So. Wir sind bei Beat'em Ups, haben wir aufgehört, oder? Bei Beat'em Ups haben wir aufgehört, genau. Wo habe ich denn hier den Zettel? Action Adventures, Rennspiele, nein. Beat'em Ups, da. Das schaut auch gut aus. Gut, dann mache ich den Renegade und dann können wir losstarten. Wieso heißt es eigentlich immer Renegade? Ich würde es auch gerne mal verstehen. Ich habe das einmal erklärt in einem der Podcasts. Hast du etwa nicht alle durchgehört? Hat das mit der Serie mit Lorenzo Lamas zu tun? Ja, fast. Mit dem Bully-Parade-Sketch. Da gab es immer den Synchronsprecher von Renegade. Ja? Okay. Er war so ein alter Hippie. Also, hallo, ich bin die Synchronstimme von Renegade. Ja? Und da war der Schauspieler von Renegade. Der hatte aber so eine hohe Stimme gehabt. Ja? Gesagt, ja, ich spiele Renegade und dieser Mann synchronisiert mich. Und da haben sie das zum Sinken benutzt. Und dann hat der andere den Text von dem Typen mit der hohen Stimme gesprochen. Okay, ich verstehe. So kann man auch Gags kaputt erklären. Nein, ich habe es irgendwann sogar mal verlinkt. Irgendwo gibt es bei YouTube, kann man sich mal einen von den Clips anschauen. Gut, dann mache ich jetzt den Renegade, ohne es nochmal zu erklären, und dann geht es los. Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Der Fabian. Marc. Und der Etienne. Hast du noch so einen guten Rap für uns wie beim letzten Mal? Habe ich letztes Mal gerappt? Ja. Und, nein, du hast es versucht. Wir sind wie Teppich unterm irgendwas. Wir sind unter Menschen wie Teppich. Ja, du hast, glaube ich, was anderes gesagt. Das ist zwar vom Kollegen geklaut. Ja, nur natürlich wesentlich authentischer, wenn du das hier dann bei uns weitergibst. Wir haben uns nochmal zusammengefunden. Wir waren ja letztes Mal so schön in der Runde und haben geredet über das Super Nintendo. 20 Jahre SNES, sind aber nicht ganz so weit gekommen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Jetzt sind es schon fast 21 Jahre. Wie lange ist das schon her? Ein Monat? Tatsächlich, ja. Ich habe nochmal meine Mails durchgeguckt und gedacht, okay, das nehmen wir ein paar Tage später auf. Ein paar Tage ist es dann knapp ein Monat geworden. Aber gut Ding will Weile haben und dass dieser Podcast super großartig und fantastisch wird, das ist ja fast schon garantiert. Oder? Doch, ne? Ja, jetzt haben wir alle auch Zeit, jetzt nehme ich nochmal Pause für uns. Ja, und wir haben uns, das ist auch eine Premiere, ich sitze das erste Mal tatsächlich mit dem Podcast-Equipment im Game One Studio. Na, also hat das auch gleich wieder authentische Atmosphäre hier, ist bestimmt besser. Es ist eigentlich schade, dass die Leute es nicht sehen können. Du solltest nur ein paar Bilder machen, dann, die du dazu packst, wie wir in dem Studio sitzen. Das werde ich auf jeden Fall parallel nochmal machen. Wir haben auch tonnenweise Super Nintendo-Spiele aufgebaut, noch mehr als beim letzten Mal. Wir werden auch nochmal, aber das werdet ihr im Blog-Eintrag sehen, nochmal eine schöne Fotoserie eben haben von den Spielen und den Sachen, die hier sind. Inklusive, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, ich habe nochmal mein deutsches Legend of Zelda A Link to the Past mitgebracht, inklusive der kleinen Mini-Guides, die dabei waren. Ich gebe dir das mal rüber, Ede. Streng geheim. Ne, nur aufmachen. Ja, das ist mit so einem Siegel verklebt gewesen. Ne? Das musste man dann öffnen und dann standen da die Geheimnisse von Hyrule drinne. Zum Beispiel, ich sehe den Turm, komme aber nicht hoch. Wie komme ich in das sechste Verlies hinein? Hä? So liebevolle Details gibt es gar nicht mehr. Ich finde es auch blöd, selbst Nintendo ist ja mittlerweile soweit bei ihren 3DS-Spielen. Da liegen jetzt nur noch so Faltplättchen mit drin. Zum Beispiel bei einem Mario Land. Das ist schon ein bisschen traurig. Da liegen dann drei Warnzettel und irgendwie Werbungsplättchen noch mit drin, aber dann nur ein Faltblättchen mit der Steuerung drauf und keine schöne Anleitung mehr. Ja, ich weiß noch, bei Phantasy Star 2 auf Mega Drive gab es komplett so ein Guide noch dazu, so ein kleines, dickes Büchlein, da waren alle Dungeon-Karten und so drin. Ja, musste auch bei Phantasy Star 2 so, weil ich glaube, von alleine hätte das kein normaler Mensch durchspielen können. Das wäre auf jeden Fall... Es wäre sehr schwierig gewesen. Da gab es ja einige Dungeons, wo du durch den Boden gefallen bist und dann hast du also stundenlang einfach nur rumgeirrt. Gegen Ende hin, die Dungeons waren schon ein bisschen strange, ohne Guide, mit random Encounters ohne Ende, ja. Im Rollenspiel-Podcast hatten wir uns ja ein bisschen negativ über die ganzen Guides geäußert, die so beigelegt waren bei den Sachen. Natürlich auch, wenn ich die immer ein bisschen ungern benutzt habe, weil ich mich selbst auf die Spiele konzentrieren wollte. Die sind schon nett gemacht. Wir haben hier auch ein paar in der Hand gerade momentan. Eben nicht nur wie das kleine Ding von Legend of Zelda. Die kam irgendwann in Deutschland hauptsächlich auch raus, sondern in diesen riesen Super NES-Packungen. Genau, in den großen Packungen. Ich glaube, Mystic Quest war das erste, wo das rauskam, ne? Ja, bei Mystic Quest Legend beigelegt, weil ich glaube, die Europäer bei Nintendo haben es nicht ganz für möglich erhalten, dass die Kiddies von damals Rollenspiele so durchspielen können. Pack mir denen den Guide mit dazu. Also irgendwann sind die schlauer geworden, haben die Sachen dann auch verkauft, damit man sich zulegen kann. Aber Es ist schon mal ein netter Dienst auf jeden Fall gewesen. Ich habe jetzt die großen Packungen nicht mitgeschleppt, aber die Guides zumindest. Mark hat den Secret of Mana Guide. Da kann ich mich noch dran erinnern, wo ich das Spiel früh morgens dann bei, ich glaube, beim Kaufhof oder sowas gekauft habe. Aber dann musste ich zur Schule und ich habe den ganzen Biologieunterricht nur das fucking Hintbuch gelesen. Oh Mann, Earthbound hätte ich so gern mal gezockt. Das habe ich nie gespielt. Ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Da kommen wir nachher dazu, wenn wir noch mal kurz... Ah ja, da hat Mark auch noch die japanische Packung in der Hand als Mother 2. Japanisch will ich nicht spielen. Ach, du hast doch den Guide jetzt. Ja, das Spiel habe ich hier auch noch, aber ich weiß nicht natürlich, ob die Batterie noch läuft oder nicht. Das letzte Mal, als ich noch ein Super Nintendo hatte, hat sie auf jeden Fall noch funktioniert. Ist aber auch ein sehr, sehr schönes Spiel und kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Wir sprechen aber darüber, wenn wir bei den Rollenspielen angekommen sind. Da hat bestimmt jeder noch einiges, was dazu zu sagen. Ich nochmal dran, wie hier der Charakter heißt von Secret of Evermore aus dem Guide. Das ist wert, dass man es nochmal vorliest, glaube ich. Der unten. Gunilla von Fettamsel. Das waren so schöne, lustige Nintendo-Übersetzungen aus den frühen 90ern. Ja, hey, ich wusste die damals nicht so besonders zu schätzen. Das hatte der, wie ist er, Claude Mäuse. Ja. Dann damals übersetzte einer von den deutschen Nintendo-Mitarbeitern. Und der hat immer sich ein bisschen so Freiheiten genommen, ne, was die Namen angeht, was die Inhalte angeht. Ich weiß, bei Secret of Mana sind dann die Zwerge zum Lindenstraße genau. Gucken gegangen und sowas. Oder bei Terranigma gab es in einer brasilianischen Stadt einen kleinen Jungen, der war Fan vom FC St. Pauli und solche kleinen Gags, aber ich glaube, die haben doch viel davon ausgemacht, von der Stimmung, die da sind. Aber lass uns darüber quatschen, wenn wir bei den Rollenspielen angekommen sind. Wir waren angehalten das letzte Mal. Shooter, haben wir es darüber ausgelassen. Die nächste große Kategorie, die ich hier auf dem Plan habe, sind Beat'em-ups. Oder ich glaube, in Deutschland haben wir sie ja alle Beat'em-ups genannt, obwohl, egal ob es so 2-gegen-2 Prügler sind, also zwei Leute, die gegeneinander prügeln, oder diese Final Fight-mäßigen. Ich glaube, der ursprüngliche Begriff Beat'em-up bedeutet aber dieser Final Fight-Stil. Ne, dass man sich von links und rechts bewegt und dann ganz viele Gegner kommen, die kaputt haut, und das andere sind dann Fighting Games. Ist das nicht als eine Brawler oder so gewesen? Irgendwie so. Es gibt also auf jeden Fall einen Unterschied. Genau umgekehrt. Ja. Beat'em-ups habe ich immer die 1-gegen-1 Street Fighter-mäßigen Dinger gedacht. Ja, die Amis sehen es andersrum, merkwürdigerweise. Mich hat es auch gewundert. Ja, aber für uns gibt es ja auch, es gibt ja auch Jump'n'Runs auch nur in Deutschland und anderswo heißen die Platformer. Ready? Get set? Go! Ist hier natürlich nicht als erstes auf der Liste, aber natürlich das Wichtigste und vielleicht immer noch sogar noch eines der besten Beat'em-ups überhaupt war natürlich Street Fighter 2, als es damals rausgekommen ist. Ich glaube, keiner, der ein Super Nintendo hatte, ist irgendwie an Street Fighter 2 vorbeigekommen damals. Ne? Das war das Ding, egal ob du es in der Zeitschrift gelesen hast, das erste Mal im Laden gesehen, das erste Mal in der Hand gehabt. Ich habe heute noch so ich kann mich an die Phantomschmerzen erinnern vom Spinning Pile Driver versuchen auf dem Super Nintendo Controller mit der 360-Grad-Bewegung. Das ist einfach ein Ding, das so viel Einfluss auf mich hatte, man kann es kaum in Worte fassen. Ja. Ich habe Street Fighter 2 ist sicherlich eines der Spiele, die ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Also ich erinnere mich, aber ich habe damals auch die japanische Version gekauft, die hat, glaube ich, auch wieder, ach Gott, 200 Mark oder so damals gekostet. Mhm. Was wirklich, wie alt war man da? 12, 13, keine Ahnung. Oder was 25? Eine Menge Geld war. Und die gesamten Nachbarskinder haben sich in meinem Kinderzimmer versammelt. Plötzlich war man beliebt. Jeden Tag war irgendwie Kinderalarm bei mir im Kinderzimmer und es wurde Street Fighter gespielt, das weiß ich noch. Und ich war so dumm und hab irgendwann, wir hatten einen Virgin Megastore in Frankfurt und da hat mich der Verkäufer über den Tisch gezogen, weil mich hat es irgendwie genervt, damals, dass ich nicht lesen konnte. Es gab ja immer zwischen den Fights kamen diese Porträts der Charaktere und dann kam irgend so ein Text und der war halt auf Japanisch. Und mich hat immer genervt, dass ich nicht lesen konnte, was da steht. Ja, was eigentlich bei Street Fighter 2 völlig scheißegal ist, aber es hat mich trotzdem genervt. Und da hat mir dann der super pfiffige Verkäufer vom Virgin angeboten, ey, wir haben jetzt hier die PAL-Version. Wie geiler ist die. Da kannst du auch die Texte dann lesen. Ich würde die gegen deine gebrauchte japanische tauschen. Und ich habe gedacht, das ist der Deal meines Lebens und habe dann meine japanische Street Fighter 2 Version gegen die deutsche PAL Street Fighter 2 Version getauscht und habe mich voll mir den Arsch abgefreut, dass ich jetzt lesen kann, was Ryu da sagt. Hey, man ist Jahre später, glaube ich, dann auch schlauer. Ich habe tatsächlich auch sogar mal ein Praktikum gemacht im Virgin Megastore. Wollte ich auch, hat meine Mutter verboten. Ja, ich meine, du zockst die ganze Zeit schon in der Freizeit, du kannst nicht noch dein Schülerpraktikum, kannst du nicht auch noch in der Videospielabteilung machen. Ja, ich bin nicht mal zur Videospielabteilung gekommen. Ich habe am CD-Tresen habe ich gearbeitet. Da konnten da Leute hinkommen mit CDs und ich musste die in CD-Player einlegen, damit die hören können. Oh Gott. So für 10 Stunden das am Tag. Das waren auch die Zeiten, das habe ich früher auch gemacht. In den Rom. Ja, du hast aber gehört und nicht die CDs für die anderen Leute eingelegt. Ja, klar. Eben, also hast du da vielleicht nochmal Glück gehabt. Nee, aber Street Fighter 2, ich glaube, das kann man speziell hier in Deutschland den nicht unterschätzen, den Wert von der Super Nintendo-Fassung, weil ich kenne Street Fighter 2 auch noch aus dem Griechenland-Urlaub, also Urlaub speziell in die Heimat fahren bei mir eben, weil dort war das natürlich die große Automatenkultur dort, ne? Und Street Fighter 2 war der Automat, den man spielen konnte. Man konnte also als jetzt Kiddy, das nicht in Deutschland aufgewachsen ist, sich sein Street Fighter Fix in der Automatenhalle dann holen. Hier in Deutschland konntest du als Kind natürlich nicht in die Spielhalle rein, war ja alles ab 18 mit den Geldspielautomaten zusammen. Deshalb so ein Spiel wie Street Fighter, was du, wenn du nicht den direkten Vergleich hattest, das war ja Grafik wie vom anderen Stern fast, ne, mit dem Sound und den Sprachausgaben und den Schlageffekten. Du hast ja bei Final Fight nochmal ausgeführt, ist ja auch aus der gleichen Riege dort gekommen. Das war einfach so richtig Augen rausblasen, wie gut Street Fighter 2 gewesen ist, verglichen mit anderen Prüglern. Ja, du hattest quasi zum ersten Mal wirklich so ein Arcade-Erlebnis zu Hause, also so ein Spielhallenerlebnis für zu Hause war Street Fighter 2 eigentlich das erste, das es so wirklich richtig rübergebracht hat. Und dazu war es halt auch spielerisch nahezu perfekt. Also wenn man sich anguckt, dass es jetzt mit Street Fighter 4 oder Street Fighter Cross Tekken jetzt noch Ableger gibt, wie viele Jahre später, 25 Jahre später oder keine Ahnung was. Nee, nicht ganz. 20 Jahre ungefähr. 20 ja. Jahre später, und die sind rein vom Spielerischen her nicht so anders. Ja, die sind ein bisschen, da gibt es ein bisschen mehr von allem, aber generell ist das Spielprinzip im Prinzip komplett identisch. Das spricht ja einfach schon dafür, wie gut das Spielprinzip und das Gameplay schon seinerzeit war. Und das hat natürlich dann auch zu Recht irgendwie diesen Stellenwert eingenommen, das Spiel. Kann auch nicht unterschätzen in Richtung Multiplayer, was es dann eben gemacht hat. Also dadurch, dass sich Street Fighter 2 speziell auf dem Super Nintendo so gut gesteuert hat und trotz schwieriger Moves wie dem Spinning Piledriver, dass du 360 Grad und Knöpfe und Superreaktionen und alles haben musst, hat sich aber wirklich eine Kultur dadurch festgelegt. Dadurch, dass das Spiel so gut funktioniert hat, konnten Leute eben auch richtig gut werden und gegeneinander antreten. Heute ist ja wirklich die Kultur speziell bei den Beat'em-Ups dann dazu da, dass da teilweise auf Weltklasse-Niveau eben große Turniere ablaufen mit aber 10, 20.000 Dollar an Börse und Online-Fights, die dann passieren werden. Ja, auch den Ono, den Yoshinori Ono, der gerade für die Street Fighter-Serie zuständig ist, hier im Studio und alles. Das ist alles komplett. Ja, gut, den habe ich ja lang gemacht. Kann man ja lang gemacht. Auf game1.de nachgucken. Habe ich mit einmal allein und einmal mit dran zusammen. Gibt es das Video mittlerweile eigentlich? Ja, das gibt es mittlerweile. Ja. Ist nicht verschollen. Guckst du nicht auf unser Blog? Doch, oft eigentlich, aber das ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, passiert. Mein Bruder hat natürlich gesagt, er hat zugeguckt und geschaut, dass der Ono hat dich gewinnen lassen, aber das ist bestimmt nur. Im Nachhinein kann man immer irgendwas sagen. Im Nachhinein kann man das aber ganz. Ich erinnere mich nur ans Ergebnis. Aber das gab es damals hier auch. Da war ja diese Tauschbörse mal in Hamburg. Da war ich mich immer versorgt. Ja. Und da gab es auch so Turniere, zum Beispiel Bomberman, Street Fighter gab es da auch. Und da weiß ich noch, dass der Gewinner, Jimmy Tong, der hat das Turnier gewonnen, hat, glaube ich, im Finale einhändig mit Blanka den Typen lang gemacht. Das war schon sehr, sehr krass. Machst du das einhändig? Hat einfach die ganzen Tasten so belegt, dass er mit der einen Hand. Ja, gut, wenn du belegst, die L-Taste, wenn du da den harten Punch hast, da kannst du ja nur fast alle wichtigen Moves von Blanka ausführen. Kannst du ja nicht blocken mit einer Hand nur. Doch, nach hinten. Hä? Du hast ja keine Blocktaste. Du kannst ja nur das Steuerkreuz oder die Buttons und benutzen. Einen Button. Ja. Ach so. Du hast den einen Button und das Steuerkreuz. Das heißt, du kannst den Auflademove für die Rollattacke von Blanka machen, die Blitzer dazu. Ey, mich hätte er nicht mit einer Hand gepackt. Ey, der Typ, das war damals einfach das Krasseste. Also ich bin da, glaube ich, in der ersten, zweiten Runde gleich ausgeschieden, weil ich das nie so besonders professionell konnte. Aber die sind dann auch, was ich ich glaube, Ken war, dass der dann auch durch einen Feuerball dann durchdrehen kann mit einem Hurricane Kick und so eine ganze Sache. Und die konnten das so gut timen. Und dann, ich meine, das Super NES Pad ist zwar immer noch gut, aber das ist halt nicht so filigran wie ein richtiger Arcade-Stick oder sowas. Und das waren damals echt krasse Leute. Also Entschuldigung, ich hab den zweiten Platz im Neckermann-Turnier gemacht. Dieser Johnny Tong oder wie er heißt, der soll mal kommen mit seiner Einhand-Taktik. Wer hat den ersten Platz gemacht? Johnny Tong. War das auch ein Spiel? Der arbeitet jetzt bei Neckermann. Mit zwei Händen. Aber so. Hier die ganzen, wie heißen die denn hier? Sia und seine ganzen Kollegen, Hardcore. Ja, die Beat'em-Up-Spezialisten. Die siehst du doch keinen Stich, oder? Ja, die spielen ja nicht Street Fighter 2. Ich rede ja von Street Fighter 2 1995 und nicht von Street Fighter 4 2012. Ja, ob du das mit deinen Gicht-Arthritis-Händen heute noch hinkriegst, sei auch mal dahingestellt. wenn wir irgendwann mal wirklich Zeit haben und den Super Nintendo Spielen ergeben können, dann werden wir, glaube ich, nochmal ein Super Nintendo Street Fighter 2 Turnier rekreieren. Ja, wirklich das allererste Street Fighter 2? Würde ich fast schon auf wegen der Authentizität. Also mein persönliches Lieblings-Street Fighter ist Turbo auf der auf dem Super Nintendo, das war der erste Nachfolger unter vielen, wo du dann die Endgegner noch zusätzlich spielen konntest und zusätzliche, so 8, ne? Genau, du hattest vorher nur die klassischen 8 und die Endgegner waren nicht spielbar, die waren bei Turbo dann spielbar. Und Shenlong. Stimmt. Den gab es ja auch. Shenlong gibt es erst seit Street Fighter 4. Wer ist der dort? Gen oder sowas? Die haben den ja eingebaut dann. Ja, die ganze Shenlong-Geschichte, die ist auch überall im Internet natürlich breitgetreten worden mit dem April-Scherz von der IGM, glaube ich, ist es damals gewesen. Das war ein Übersetzungsfehler, ist irgendjemand Dragon Punch da. Genau, you must hat. Defeat Shenlong to defeat me oder sowas, oder you must beat Shenlong, und Shenlong ist einfach ein Übersetzungsfehler, damit ist der Dragon Punch gemeint, und aber alle Kiddies dachten, das ist der Lehrmeister von Ryu und Ken. Und, funktioniert, viral. Es hat funktioniert auf jeden Fall damals. Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter gab es ja später noch, eines der größten Module für Super Nintendo, wo dann noch die vier Bonuscharaktere dabei gewesen ist: Cammy, T-Hawk, DJ und Fai Long statt Shang Long, ne, der Bruce Lee-Klon. Aber da muss ich sagen, ich habe damals nicht mehr so viel das normale Street Fighter gespielt, also dass mich Super Street Fighter nicht mehr angemacht hat. Eine Rarität auch noch zusätzlich gewesen, eines der letzten Super Nintendo-Spiele, die ich in der Sammlung hatte, war Street Fighter Alpha 2. Hat jemand das mal auf dem Super Nintendo gespielt? Es war auch eine Kuriosität, weil da war PlayStation schon seit etlichen Jahren draußen und trotz der Ladezeiten waren die Street Fighter Alpha, diese Anime-Version, echt gut gewesen auf der PlayStation. Tatsächlich hat jemand oder Capcom dann eben im Speziellen das Street Fighter Alpha von der PlayStation vom Automaten so runtergedampft und gerechnet, dass es auf einem Super Nintendo läuft, aber es hatte Ladezeiten, das Modul. Das heißt, vor jedem Kampf musstest du 6-7 Sekunden warten, bis die Kämpfer alle geladen wurden. Und das ist natürlich auch nicht die gleiche Qualität, aber trotzdem war es schon ein kleines technisches Meisterstück, was du auf dem Super Nintendo gesehen hast. Mhm. Na, ein bisschen wie Resident Evil auf dem N64, wo du dann dicke Cutscenes und alles auf einem Modul hattest. Es war auf jeden Fall eine nette Kuriosität. Street Fighter natürlich das größte, erfolgreichste. Es gibt aber natürlich auch wesentlich mehr Sachen, die im Kielwasser erschienen sind. Natürlich die ganzen SNK-Sachen, die dann vom Neo Geo umgesetzt wurden. Die habe ich natürlich auch auf dem Super Nintendo gespielt. Waren damals schlecht alle. Also ich war da immer enttäuscht von. Samurai Shodown Art of Fighting mit dem Zoom-Effekt. Also deswegen habe ich mir damals wirklich Neo Geo geholt, weil geil war. Ich rede von den Super Nintendo-Umsetzungen. Die hatten ja dann, Fatal Fury Special war ganz okay, da wo man auch so auf zwei Ebenen kämpfen konnte. Aber mit den Neo Geo-Originalen hatte das ja relativ wenig zu tun in den meisten Fällen. Das sah schon ziemlich schlecht aus. Also ich war da nicht so begeistert von. Ich hatte Samurai Showdown, Art of Fighting habe ich gehabt auf dem Super Nintendo und Fatal Fury. Tatsächlich ist, glaube ich, das Spiel, was ich mit am meisten aus der Videothek damals ausgeliehen habe. So irgendwie mal vom Wochenende behalten und nach zwei Wochen dann wieder. 6 oder 7 Mal wahrscheinlich. Ne? Also einfach im Kielwasser hat man das da eben gespielt. Natürlich auch noch jede Menge andere Sachen, die jetzt nicht so groß erwähnenswert sind, sowas wie Clay Fighter, auch mit Knetfiguren, Beat'em Up gemacht. Brutal Paws of Fury, wer das noch kennt, alle Kämpfer waren dann Furries, große Katzen und Hunde und ein Hase mit einem Chinesenhut. Ein bisschen Kung Fu Panda-Style. Ein bisschen, ja, bevor es Kung Fu Panda. Dann gab es natürlich noch Shaq Fu. Shaq Fu, das beste Spiel. Sensationellen Animationen, doch, es war echt. Ja, die Animationen, die Figuren waren sehr klein, kann ich mich erinnern, aber dafür waren sie eben echt gut animiert. Ne? Wo Shaquille O'Neal in einer anderen Dimension gekämpft hat. Hat er Basketball als Wurfteil oder war das Michael Jordan? Hatte, glaub ich, nee. Es gab ja auch Michael Jordan in The Windy City, das Jump'n'Run mit Michael Jordan und dem Basketball. Aber kennt ihr noch Pit Fighter? Pit Fighter habe ich auf dem Mega Drive gehabt, Pit Fighter. Auf dem Super Nintendo ist es mindestens genauso. Das kam doch in den ganzen Digitalisierungswahnsinn. Genau, das war so ein ganz schlechter Mortal Kombat-Klon. Genau. In einer Klasse oder in einer Liga mit hier, wie heißt es, an der Rise of the Robots. Oh Gott. Das gab's für alle Konsolen, das war super. Das haben die ganzen Magazine damals so hochgeschrieben vorher und dann war es die letzte Grütze. Da muss ich mal sagen, da gab es noch ein sehr unterschätztes Prügelspiel für Super Nintendo und das ist... Piep. Oh, ist das indiziert? Ja. Der Name wurde gerade gepiept, aber rede bitte gerne weiter drüber. Ist indiziert, das ist doch klar. Ein Witz, wieso ist es? Es ist indiziert, ja. Da hat sich noch keiner drum gekümmert, das wieder D zu indizieren. Okay. Aber das dann, Spiel, was du gemeint hast, erzähl ein bisschen drüber. Nennen wir es Lümmelinstinkt. Nee, Pillermannstinkt hatten wir Pillermannstinkt. Das war tatsächlich, ja, das war ein total unterschätztes Beat'em-up, weil das war total nicht einsteigerfreundlich. Aber das hat, wenn man das ein bisschen gespielt hat, ein bisschen diese Kombos verstanden hat und so, dann hat es derbe Spaß gemacht, wie man da einem auf die Fresse hauen konnte. Plus, es sah überragend gut aus. Und es hat einen tollen Titeltrack gehabt, fand ich. Das weiß ich jetzt gar nicht. Mit so Voice-Samples noch drin, das war ganz geil. Das war doch das erste Prügelspiel oder eines der ersten Prügelspiele, wo so ellenlange Kombos waren, ja, und dann auch mal so auf dem Bildschirm angezeigt wurde, so awesome, bla bla bla. Genau, das wurde dann natürlich immer erweitert mit den darauffolgenden Spielen, aber die Super Nintendo-Fassung auch noch, schwarzes Modul ist es gewesen, kann ich mich noch erinnern. Das habe ich immer auch auf den Tauschbörsen gesehen, eines der wenigen anders gefärbten Super Nintendo-Module. Kam aber erst danach raus, nachdem das auf dem N64 rauskam, ja, oder? Ich glaube schon, ja. Es war auch eine PAL-Version, ne? Es gab nicht nur die US-Version. Ich glaub, es gab auch PAL. Ja, ne? Aber wahrscheinlich dann so englische oder österreichische. Jetzt kommt der Mythos wieder mit das. Zwei meiner Lieblingsprügler auf dem Super Nintendo waren von Konami mit einer Comic-Lizenz gewesen von den Turtles. Turtles in Time. Oh ja. Das erste. Der Side-Scroller oder der Side, also der Side-Scroller, es gab auch ein Prügelspiel, das war Turtles Tournament, ja, das habe ich auch sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Aber das wirklich mit das Beste auf dem Super Nintendo neben Street Fighter 2 ist tatsächlich Turtles in Time gewesen. Gab es ja auch als Automatenversion verschiedene Turtles-Spiele von Konami, die ich natürlich nicht zum Vergleich hatte. Du konntest auch vier Turtles gleichzeitig spielen. Da warst du eben, du hast von vier Turtles zwei ausgewählt, mit deinem Kumpel zusammen, seid dann durch originalgetreu nachgestellte Level aus den Comics, aus der TV-Serie mit Shredder und wie ist nochmal der, hieß der Kang oder sowas? Wie ist nochmal das Gehirn? Oh. Krang? Krang war es, Rocksteady und Bebop, das Nashorn und alle als Gegner. Und typisch für Konami eben, super Grafik und vor allem auch super, duper, super gute Musik. Bury my shell at wounded knee. Sprachausgabe, Bury My Shell at Wounded Knee, vor jedem Level dort Pizza gewesen. Pizza Time, ja. Und der geile Effekt, dass man die Foot Soldier dann geschnappt hat und in 3D auf den Schirm dann das war immer ein geiler Move, hat. Ja, da gab es den. Es gab dann einen Endgegner sogar auch noch, wo du das machen musstest, ne? Stimmt, ey. Und dann, ich finde so das Äquivalent zu Sachen, wo das Mega Drive natürlich auch seine Stärken dort hat, aber sowas wie Streets of Rage, die natürlich auch sehr, sehr gute Beat'em-Ups sind. Das war das eine, wo ich auf dem Super Nintendo gucken kann und sagen kann, hey, das ist wirklich echt richtig gut. Und auch besser als die Mega Drive-Variante, die ist, glaube ich, der Hyperstone heißt. Es gab auch einen Side-Scroller Turtles Beat'em-Up fürs Mega Drive, das war aber nicht ganz so gut wie Turtles in Time gewesen. Ich habe mich zusätzlich ja nochmal aufgeregt damals, wir haben vor Urzeit nochmal online ein Video bei Game1.de gestellt mit dem Remake von Turtles in Time, das ja wirklich die allerschlimmste Grütze ist. Die, XBLA-Ding? Ja, von Ubisoft, die das in 3D nachgemacht haben und also mit 3D-Polygon-Grafik, aber immer noch im ähnlichen Look, aber alles missverstanden haben, was am Spiel funktionieren kann. Keinerlei Tempo drin gehabt, die Spielbarkeit war nicht mehr da, es war einfach nur ein Wust aus Grafik und es hat einfach nicht funktioniert. Ein Wust aus Grafik. Der Bildschirm wurde zugeschmissen mit 1000 Explosionen und Effekten ohne Sinn, Zweck und Verstand und es war einfach nichts mehr davon übrig, was Turtles in Time gut gemacht hat. Und wer tatsächlich das noch irgendwie kaufen kann, ich glaube, das wurde auch zuletzt mal wieder weggenommen aus dem Store, weil die Lizenz ausgelaufen ist von Ubisoft, nicht machen, wenn die Gelegenheit da ist. Das Remake ist absolute Grütze. Kann man sich nicht geben. Wie hieß denn dieses Spiel? Habe ich da nicht sogar das letzte Mal drüber geredet? Es war auch so ein Beat'em-up-Side-Scroller mit so Ninja Assassin, was du meintest, oder? Achso, Ninja Warrior. Ninja Warrior. Ja, das, genau, ich habe nochmal geschaut, das war tatsächlich dieses. Nee, ich glaube, Ninja Cyborgs hieß es nicht. Ninja Warrior. Nee, ich glaube, es hieß Ninja Warrior, aber es waren Cyborgs natürlich, die du dort gesteuert hast. Ja. Und es war eben auch so Side-Scroller, aber eben auf einer Ebene, anstatt dass du auch hoch und runter gehen kannst. Das ist geil, das habe ich auch ein paar Mal durchgespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Das würde ich gerne mal wieder hier das mal ausgraben für Game1.de. Das wäre zum Beispiel was, ja. Das ist auch eins, das man, glaube ich, hierzulande nicht so sehr kennt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine PAL-Version dann davon gegeben hat. Fabian, ich weiß nicht, ob du die Sachen dann damals auch so exzessiv gespielt hast, aber WWF Royal Rumble. Natürlich. Ich kann, es ist auch so schlimm, ich habe WWF Royal Rumble auf der Tauschbörse in Hamburg gekauft, an dem Tag, wo Ayrton Senna gestorben ist, das weiß ich noch. Ob das im Zusammenhang steht? Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang, nein, das steht natürlich nicht im Zusammenhang, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass die Börse war immer traditionell Sonntagvormittags, so 12 bis 1 oder 2 Uhr und ich habe mir das Ding gekauft an dem Sonntag dort und habe dann gespielt und parallel das Rennen laufen lassen, wie man als Kiddy dann das damals gemacht hat und der ist tatsächlich währenddessen verreckt, während ich den Royal Rumble gewonnen habe. Der arme Ayrton. Ist schon komisch, wie sich sowas dann einbrennt. Merkwürdig, das sind solche Sachen, die dann irgendwie eigentlich nicht im Zusammenhang stehen, aber schon hast du die Erinnerung wieder daran, die da hochploppt. Unabhängig von Senna, Royal Rumble war ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich hatte das erste war Super WrestleMania und das fand ich auch toll, weil das halt grafisch geil war. Es hatte die originale Einzugsmusik, es hat die ganzen Wrestler, die man geil fand, so um Hulk Hogan rum. Ich weiß gar nicht, wen es im ersten noch gab. Ich glaube Legion of Doom. Das kann sein, habe ich auch nicht mehr so groß im Kopf, die vom allerersten. Ted DiBiase. Es gab weniger auf jeden Fall als im zweiten. Das stimmt, Royal Rumble war cool, weil es dann halt eben den Royal Rumble hatte, wo halt so viele Charaktere auf einmal im Ring waren. Allerdings hat sich, wenn man jetzt ehrlich war, hat sich spielerisch nicht so viel weiterentwickelt, was auch für den dritten Teil dann gilt. Es gab später noch WWF Raw, die alle im Grunde genommen sehr ähnlich waren, nur mit ausgetauschten Figuren und ein, zwei neuen Spielmodi außenrum. Aber war schon trotzdem ganz, ganz geil. Also für die damalige Zeit schon mit das Coolste, was man an Wrestling spielen konnte. Ja, komisch, ich bin damit irgendwie nie warm geworden. Nee. Ein Freund von mir war auch totaler Wrestling-Fan, hat es auf Tele 5 damals immer geglotzt und so weiter. Und ich fand, das hat sich immer ein bisschen hingezogen. Man musste ja erstmal die Energie abziehen, bis man ihn dann irgendwie pinnen konnte und so weiter. Es war, und das war ein bisschen eben, ermüdend. Also, oder, wieso, aber du ziehst bei einem normalen Prügelspiel auch jemandem die Energie, bis er nicht mehr aufsteht. Ich kann das auch nicht richtig erklären. Das war immer so. Es ist das Alleinstellungsmerkmal bei Wrestling-Spielen natürlich, ob es jetzt ein Royal Rumble ist oder aktuell die Smackdown-Spiele, die natürlich unterschiedliche Systeme haben, aber es gibt keine andere Art von Genre, die sich so spielt wie die hier. Ne? Es ist kein traditionelles Beat'em'up, doch aber auch kein Action-Spiel und so weiter. Für mich traf es damals mit Royal Rumble genauso den Anfang des Phantoms, ne? Und das ich meine Helden aus dem Fernsehen dann tatsächlich dann auch zu Hause dann nachspielen kann und Shawn Michaels damals noch mit seinem Billow-Finisher mit dem Side-Backdrop, bevor der Superkick kam, hat man aber trotzdem gern gespielt. Und es war wahrscheinlich eher dann so der Personenkult, also wenn man die halt aus dem Fernsehen kannte. Aber und das Spiel hat sich auch gut gespielt, also auch mit dem Kumpel zusammen die Royal Rumble-Sachen, dann, dass du die Leute dann immer so den Whip-In machst und rausschmeißt und dann nimmst du aber deinen Kumpel und schmeißt ihn auch raus, wenn er nicht aufgepasst hat. Und es gab auch schon Stühle, glaube ich, außerhalb des Rings, die man aufsammeln konnte. Ja. Capcom hatte auch, das habe ich erst ein paar Jahre später dann gespielt, ein eigenes Wrestling-Spiel rausgebracht, Saturday Night Slam Masters, vom Automaten umgesetzt, was aber mehr Action als Wrestling gewesen ist. Ich habe es so aber auch ganz gern gespielt. Ich fand, es war technisch cool und es gab ein paar Charaktere, die interessant waren. Es gab auch einen, der war sehr inspiriert von dem Wrestler Vader, der sah sehr ähnlich aus, hat auch so eine Maske gehabt beim Einzug. Aber das war schon mehr ein klassisches Spiel. Da war es, glaube ich, auch so, dass es einen typischen Energiebalken gab und wenn der leer war, war derjenige auch besiegt. Dann, ich glaube, das war nicht so, dass man den dann noch pinnen musste und sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber es war nicht so eine akkurate Umsetzung von einem Wrestling, wie man es aus dem Fernsehen kannte. Waren die WWF-Spiele auch nicht, aber noch eher als Saturday Night Slam Masters. Das war eher so ein, ich glaube, es kam wahrscheinlich auch aus der Spielhalle. Es kam so direkt aus der Spielhalle, ja. Es gibt auch zwei Spielhallen-Versionen von Saturday Night Slam Masters und das... ich fand es immer lustig, die hieß, glaube ich, Capcom Wrestling Association. Aber es gab ja auch die deutsche CWA damals hier mit Big Otto Wanz und Peter, wie hieß der nochmal, der hat auch kommentiert für die WCW. Schlotzke. Nee, nicht Schlotzke, das war der andere, der immer besoffen war bei den Wrestling-Sendungen. Ja, die machen das doch immer noch teilweise, oder? Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch machen, aber noch bis vor ein, zwei Jahren oder so haben die immer noch zusammen. Du meinst jemand anderen, du meinst Carsten Schäfer und Günter Zapf, die früher schon WWF moderiert haben, die moderieren das immer noch. Genau, die haben das auf Tele 5 gemacht, als ich ein kleiner Junge war, und die machen es immer noch. Und mit der gleichen also Ernsthaftigkeit, weißt du, die machen das nicht ironisch oder sarkastisch, sondern wirklich, und da kommt der Undertaker und er ist wieder richtig gut drauf heute und so. Ja, die kriegen ja auch ihr Wording vorgegeben, so, was sie sagen dürfen, welche Ausdrücke sie benutzen sollen. Ich habe den Carsten tatsächlich letztes Jahr auf der Gamescom getroffen, als ich noch ein Interview gehabt habe. Hat er da für ein Game One Schlüsselband bei uns gestanden? Ja. Nee, weiß ich nicht. Nein, ich hatte ein Interview bei THQ gehabt und er war dort auch mit zugegen hinten und der hat tatsächlich vertritt eben seit 20, 25 Jahren die Company Line und ist dann in seinen Enthusiasmus ungebrochen, was das Kommentieren angeht. Eine Eigenheit, er macht immer alle Begriffe, die Deutsch da ein. Na, dann ist es eben kein Slam, sondern ein Wurf auf die Matte und solche Geschichten, dass aber man damit. Aber ist schön. Also für den ist es bestimmt auch so die Erfüllung eines. Es muss ein Traumjob sein, sonst würde er den nicht eben seit 20, 25 Jahren in der Form machen. Wir würden natürlich, auch wenn es hierzulande indiziert ist, wir werden den Namen auch nicht speziell nennen, aber wir können über die Prügelspielserie von Acclaim ist es damals noch gewesen? Nee, Midway war es von Anfang an. Ich glaube, ja. Acclaim hat die... Moralkomplott oder was? Moralkomplott, nennen wir es einmal so. Können wir natürlich nicht drüber hinweg sprechen. Ich hatte damals das erste mir tatsächlich importiert auf dem Super Nintendo, die schlechtere Fassung. Damals, ich hatte eine irgendeine billig nachgemachte aus Asien. Aber darf man über das zweite auch nicht reden? Das zweite ist genauso indiziert. Ernsthaft? Umso indizierter sogar, weil es sogar noch wesentlich härter ist als das andere. Nein, Moralkomplott, wir bleiben dabei, ne? Halbversion auch? Ich dachte, da gab es gar kein Blut. Ich glaube, der erste Teil der besagten Serie, der war sehr stark angepasst auf dem Super Nintendo. Ja, die Gegner haben geraucht, statt geblutet. Ein Genesis geholt dann. Ja, es gab auch abgewandelte Exekutionsmanöver, möchte ich jetzt mal nennen. Ja, ich glaube, das Wort Finishing Move ist ja nicht dann indiziert, oder? Es war auf jeden Fall eine stark eingeschränkte Version. Die ich habe, da haben die Gegner, wenn man sie getroffen hat, Rauch abgelassen, so wie bei einem deutschen Resident Evil. Resident Evil 3, glaube ich, haben sie auch geraucht, anstatt geblutet. Und die Mega Drive Version war ebenfalls ein bisschen beschnitten, konnte man aber durch einen Geheimcode irgendwie dann voll anlocken, dass auf einmal alle nur beim nach links und rechts gucken geblutet haben, wie blöde. Und in Kleinteile zerfallen sind. Die Serie selbst war spielerisch, man musste sie natürlich mit Street Fighter vergleichen und die war natürlich nicht nur ansatzweise an Street Fighter dran, was so die Spielbarkeit und die Moves und die Abwechslung reingeht, aber hatte ihren eigenen Stil gehabt und ich habe es trotzdem ganz gern gespielt, speziell den zweiten Teil finde ich ist immer noch der beste der Serie auf dem Super Nintendo. Aber findest du nicht, dass man daran schon merkt, dass eigentlich genau dasselbe, was heutzutage funktioniert, auch damals funktioniert hat? Klar. Wenn das Spiel schlechter ist als Street Fighter, warum spielt man es dann? Dann ist es halt auch wieder nur Gewalt. Es war aber nicht super duper schlecht in der Form. Also du hattest natürlich den Gewaltaspekt, der viele Teenies oder sowas dann angesprochen hat und möchte gerne Hardcore-Kiddies. Aber das Spiel, was drunter lag, hatte trotzdem seinen eigenen Stil und es war eben immer noch gut genug, dass man es spielen konnte. Na, und ich habe es trotzdem, den zweiten Teil speziell, ich glaube sogar mir so ein Hintbook gekauft, damit die Moves da drin sind, weil die standen ja nicht im Handbuch. Na, die ganzen Finisher, die man sehen will, die gab es ja nicht. Da sollte man schön den Guide oder sowas kaufen. Da habe ich mir irgend so ein selbstgemachtes Buch von irgendeinem Verlag hier geholt, wo die Moves alle drin standen, damit ich die dann auch dann machen kann. Ich glaube, das war auch das, was ich an dem Spiel damals nicht mochte. Also wenn du Street Fighter gespielt hast, dann machst du den Gegner halt platt und das ist das Ding zu Ende. Und bei dem besagten Spiel war es dann immer so, okay, der Kampf ist eigentlich gelaufen und dann kommt eigentlich immer erst das, worauf alle so scharf waren. Dann, jetzt mal nicht bewegen und bleib mal stehen und sowas. Dann, Ja, aber die Serie hat eine Renaissance erlebt, auch in den letzten Jahren mit den Beat'em-ups und können wir überhaupt über das Allerneueste sprechen? Wahrscheinlich auch nicht. Aber wie gesagt, Hauptsache, wir haben es ja einmal erwähnt, sonst kriegen wir wieder bitterböse E-Mails. Das sollte es zu Beat'em'ups gewesen sein oder habt ihr noch eins, über das ihr sprechen wollt, was ich jetzt nicht mit erwähnt habe? Wir hatten Brutal Pause of Fury, ja. Clay Fighter. Final Fight hattest du ja am Anfang nochmal gequatscht. Final Fight 2 und 3, ich glaube, die waren beide Super Nintendo exklusiv, wenn ich mich nicht irre. War das, wo Hagger dabei war? Wie heißt der? Nee, Hagger war Final... Cody gab's noch? Cody gab's bei Final Fight Guy. Also Final Fight, das erste, war eins der allerersten Super Nintendo-Spiele in Japan gewesen. Dort fehlte aber noch der Charakter Guy in der Version. Und es gab später eine Version, wo dann Kämpfer Cody gegen Guy ausgetauscht wurde. Das was denke ich denn gerade mit so einem dicken Typen, der so eine Bauarbeiterhose hatte mit Schnurrbart, der sich immer so gedreht hat? Das ist Hagger, aber Hagger ist dann immer dabei gewesen. Das ist ja der Bürgermeister von Metro City. Ich weiß nicht. Ja, ist auch mittlerweile bei Street Fighter Cross Tekken, glaube ich, mit dabei. No? Aber gab es dann auch Beat'em-up-mäßig Teil 2 und 3 auf dem Super Nintendo. 2 besser als der dritte, fand ich. Gut, lass uns rübergehen. Ich habe mir hier Action-Adventures aufgeschrieben, die nochmal natürlich speziell getrennt vom Super Nintendo. Über das Größte hatten wir schon gequatscht. Legend of Zelda A Link to the Past ist auch der Klassiker. Jetzt im Zelda-Podcast. Im Zelda-Podcast, im wahrscheinlich 16-Bit-Rollenspiele-Podcast dann auch nochmal. Aber wir können es gerne nochmal kurz ausführen. A Link to the Past, Rückkehr nach dem zweiten Teil auf dem NES, der ja ein Sidescroller gewesen ist, wieder zu den Wurzeln vom allerersten Legend of Zelda Top-Down. Action-Adventure und ich glaube auch für viele eben der Titel auf dem Super Nintendo, der wirklich ein absolutes Muss gewesen ist. Er kam nicht zum Launch raus, weiß ich noch. Da musste man ein halbes oder ein Jährchen noch ungefähr warten. In Deutschland, ja. In Deutschland zumindest, ja. In Japan glaube ich auch nicht. Nee, kam auch nicht zum Launch raus. Ja, aber in Japan kam es zum deutschen Launch, gab es wenige Wochen danach schon das US-Zelda. Das, konnte man da schon importieren. Also hast du es relativ zeitnah dann gespielt? Ich habe die US-Version gespielt. Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, ob es ein Monat oder drei Monate nach Release war, aber ich habe es halt auch mit die US-Zelda-Version bestellt, weil ich schon immer eine Abneigung gegen diese deutschen Bildschirmtexte hatte. Und ja, das war, weiß ich noch, das war ein Magic Moment. Ich war zu dem Zeitpunkt, als es geliefert wurde, war ich beim Kinderarzt und habe das beim Kinderarzt ausgepackt und ich musste irgendwie untersuchen, ich weiß nicht mehr, was ich hatte, aber ey, ich saß da im Wartezimmer und das war, glaube ich, die schlimmste halbe Stunde meines Lebens, wo ich da im Wartezimmer saß und ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört in einem Podcast. Sein, ja. Wir hatten ja den Zelda-Podcast. Der Gregor hat ja gesagt, ich soll es nochmal erzählen. Genau. Ich kann jetzt nicht eine neue Geschichte ausdenken, nur damit der Fabian entertained ist. Dräng dich mal an. Aber Zelda auf jeden Fall mit Super Mario World so eine dieser wirklichen und Super Metroid, einer dieser All-Time-Classics in meiner Videospielliste. Abgespeichert als absoluter Magic Moment. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es gespielt habe. Ich würde es auch heute wahrscheinlich noch, wenn ich Zeit hätte, zocken und genießen, weil das Spiel einfach ja, perfekt ist eigentlich. Also es gibt da einfach nichts dran zu meckern. Ich habe gerade den. Entschuldigung. Also jetzt oute ich mich mal. Ich finde auch, wenn ich die Chance hätte, nochmal jetzt ein Zelda zu spielen oder einen Tag Zeit hätte, würde ich eher das spielen als Ocarina of Time. Ich auch. Weil es im Nachhinein besser gefällt. Es ist auch besser einfach. Gealtert einfach, muss man auch sagen. Ja, ich will euch nicht widersprechen, was es angeht. Bei mir wechselt das immer monatlich wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenken würde. Mal würde ich tatsächlich Ocarina of Time für mich persönlich drüber sehen, mal A Link to the Past. Ich fand, Ocarina of Time war spielerisch ein kleiner Rückschritt gegenüber A Link to the Past, einfach weil die 3D-Umgebung die Komplexität ein bisschen rausgezogen haben. Speziell so die späteren Tempel bei A Link to the Past waren wirklich mit 7, 8 Ebenen, wo du auch nochmal runterspringen konntest und da machen konntest. Die Komplexität wurde meines Erachtens bisher auch noch nicht erreicht durch die anderen Sachen, die dann später gekommen sind. Und das hat sich alles damals so angefühlt, wie aus einem Guss, mit der Musik, mit der Grafik, mit der Steuerung, mit den Geheimnissen, die du rausfinden kannst. Das Schöne an den Zelda-Spielen ist ja auch verglichen mit so ausgewachsenen Rollenspielen. Die haben ja so eine gewisse Finalität in der Sache. Du kannst ja auch das Spiel gut zu 100% durchspielen. Du kannst tatsächlich alle Items und Herzteile finden und hast nicht das Gefühl, ich habe noch 3 Milliarden Items übersehen und ich muss meinen Charakter noch auf 100 hochleveln. Und das war so ein Spiel echt, wo du, wenn du dich mal ausgekannt hast, konntest du dich tatsächlich reinversetzen, hast eine Woche lang gespielt und hast auch alles dann wieder gefunden und gesehen und gemacht. Ja, vor allen Dingen, was auch diese ganzen 16-Bit-Spiele so wie Zelda oder Metroid haben, was meiner Meinung nach die 3D-Pendants nicht haben, ist so, dass die spielen sich einfach irgendwie flotter und kompakter. Du bist einfach schneller von A nach B und du bist schneller im Dungeon und du hast kürzere Dialoge, während wenn ich an zum Beispiel Metroid Prime denke oder so, wie du da einfach manchmal 10 Minuten lang irgendwie wo lang latscht und ohne dass irgendwie groß was passiert, du musst einfach nur von A nach B kommen. Oder auch bei Ocarina of Time hast du oftmals Stellen, wo du irgendwie reiten musst oder laufen musst und so. Das hast du bei den klassischen 16-Bit-Spielen nicht. Da gehst du 3 Bildschirme weiter, ist der nächste Dungeon so ungefähr und na, bei Metroid würde ich dir, glaube ich, echt widersprechen, weil dieses Fahrstuhl rumgefahren, damit du halt von einem ganzen Teil des Planeten zum anderen kommst, es nimmt sich nicht viel mit Prime. Also bei Zelda ja, bei Prime echt nicht. Das heißt, 3 Sekunden in so einem Aufzug. Ich glaube, es ist aber auch ein designerischer Nebenaspekt einfach, dass das Gefühl immer war bei den Fortsetzungen, wir müssen alles größer machen und ausweiten. Was auch den direkten Vergleich bei Twilight Princess, wo dann die Oberwelt mal einfach 20 Mal größer ist als bei Ocarina of Time, aber dafür auch 20 Mal mehr Gelaufe und wirklich nichts. Ja, es ist halt auch durch 3D, in dem Moment, wo du das Ganze aus der Ego-Sicht siehst, muss das ja alles auch irgendwie anders aufgebaut genau, sein. Es muss irgendwie es muss tatsächlich irgendwie logisch miteinander verknüpfbar sein und bei einem 2D-Spiel muss die Map nur von der Obersicht dann irgendwie Sinn ergeben. So kannst du alles wirklich nebeneinander packen. Da kann der riesige Berg neben dem. Das stimmt nur bei so Sachen wie zum Beispiel bei Mario 3D hat es gut geklappt, weil du ständig was zu tun hast. Also du läufst bei Mario nicht einfach mal 10 Minuten geradeaus, ohne dass irgendein Hindernis kommt oder du irgendwas machen musst. Aber bei Zelda oder auch bei Metroid Prime oder bei den ganzen 3D-Metroids, finde ich, läuft man teilweise, ja, ohne dass du wirklich gefordert bist oder dass du irgendwie nachdenken musst oder dass du irgendwie das Gameplay irgendwie benutzt oder so. Es ist halt, naja. Ja. Ein guter Vergleich war auch noch, den ich zuletzt gelesen habe, war diese Tutorial-Lastigkeit der späteren Zelda-Spiele gewesen. Mhm. Bei A Link to the Past ist es, das Spiel fängt an, ja, dein Onkel geht weg, den findest du dann 5 Minuten später in einem Graben und nimmst dein Schwert, das Spiel geht los. Na, mhm. Und dann passiert irgendwie so 10, 15 Minuten, wird dir während des Spielens beigebracht, da kannst du dein Schwert, so kannst du den Bumerang machen und so weiter und so fort. Bei den heutigen ist es ja so, da hast du eine 6-7 Stunden Tutorial-Phase, wo dann bewege die V-Mode nach dorthin, damit der Käfer sich auch richtig herumschwingen kann. Das ist lustig, wir hatten gestern ein paar Kiddies bei uns für einen Beitrag, die wir gefilmt haben und haben die in eine NES-Konsole hingestellt und die sollten dann einfach alte Spiele spielen. Wir haben denen alte Sachen reingepackt und die waren wirklich überfordert damit. Die wussten halt nicht, was sie machen sollen. Es wurde ihnen ja nichts erklärt. Die wussten nicht, wie die Knöpfe belegt sind. Und da merkt man wirklich, dass wir uns da irgendwie viel mehr durchgefriemelt haben. Ihr hattet einfach dumme Kinder eingeladen. Nee, die waren schon recht schlau. Die spielen auch aktuellere Spiele, sowas wie Diablo und so. Also aber das war ja noch... das ist ja der Beweis für schlaue Kinder. Nein, Diablo, das dümmste Spiel der Welt. Das war aber noch eine ältere Konsolengeneration, die ihr da hattet. Da waren die Spiele ja wirklich so, dass gar nichts erklärt wurde. Bei Zelda 3 weißt du ja schon, was du machen sollst. Da kriegst du ja auch rudimentäre Anweisungen. Aber du redest ja jetzt von... Ja, was redest du, Atari 2600, oder? Nee, das war das NES, war das auch. Ja, okay, Snake Run and Roll und sowas. Also da ist auch Zelda 1 auf dem NES. Snake Run and Roll habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ja, echt. Und Zelda 1 auf dem NES ist auch so ein Musterbeispiel für ein Spiel, wo dir gar nichts erklärt wird, da wirst du einfach reingeworfen. Aber A Link to the Past wird auch nicht so viel erklärt. Ja. Also jetzt nicht so von wegen, hier schwingst du so und so. Aber es wird dir ja über Spiel erklärt. Ne? Da wird dir ja eine Aufgabe gegeben, dass du da nur entlang kommst, wenn du, was weiß ich, alle Gegner mit einem Schwertdreher besiegst oder irgendwie sowas, dann geht die Tür auf und du lernst damit automatisch diese ganzen Sachen. Das war bei A Link to the Past auf jeden Fall wesentlich cleverer gemacht als bei den Spielen vorher und eigentlich auch als bei den Spielen nachher, die eben sehr sich dem Publikum so öffnen mussten, dass sie wirklich auch jeden abholen, der nicht eben ein bisschen selbst nachdenken kann. Ja, vor allen Dingen fängt es auch richtig dramatisch an. Ich weiß noch, du musst die mit der Prinzessin direkt durch diesen Fluchtausgang, dann regnet es, du bist im Dungeon und es entsteht direkt so eine Spannung. Vergleich das mal mit Skyward Sword, wo du irgendwie 10 Stunden lang Kindersoap erstmal ertragen musst, bevor es irgendwie losgeht. Boah, ey, ich krieg jetzt schon aggressive Gänsehaut. Wisst ihr, es gibt verschiedene Formen von Gänsehaut. Es gibt die eine, wo du dich freust und die andere, wo du dich ekelst und zornig bist. Und die habe ich, wenn ich an Skyward Sword an den Anfang denke. Furchtbar! Gut, Skyward Sword war tatsächlich vom Anfang besser als Twilight Princess. Ja, Twilight Princess ist auch furchtbar. Muss ich zugeben. Und Dings, wie heißt Cell Shade Zelda auch furchtbar. Wind Waker. Das war sehr schönes Spiel. Nee, war auch scheiße. Such erstmal das Holzschild, spiel erstmal mit deinen Freunden. Sind alle wieder im Kindergarten, halt die Schnauze. Zockt Zelda seit 25 Jahren, warum muss ich mir immer die gleiche Aber hatten wir alle schon drüber geredet. Muss man auch nicht nochmal sagen. Wahrscheinlich sagt sich Miyamoto und die anderen, Zelda ist nicht mehr für euch, wir wollen die neuen Kinder, die gerade in den letzten 5 Jahren geboren wurden, dann abholen. Und die ganzen Und die Japaner wundern sich, dass die Spieler alle davon rennen. Woran liegt's wohl? Man weiß ja nicht, Zelda war ja nie so beliebt in Japan eigentlich, ne? Fällt mir da gerade ein. Also es war nie so beliebt wie hierzulande und in den Staaten zumindest. Also ich weiß, dass dort Serien wie Zelda und Metroid sind dann abgestunken gegenüber... Bin ich mir aber nicht so sicher. Ich glaube, das ist... Ich glaube, ich glaube, es stimmt. Also ich meine nur im Kontext jetzt, wie jetzt extrem erfolgreich es hier in Europa und in den USA gewesen ist, weil hier hast Wind Waker war da super schnell günstig für den GameCube und Metroid ist da auch, das kam ja viel später Metroid erst raus. Metroid viel weniger sogar noch, ja. Ja, das kam zuerst in den USA raus, das Bei Metroid war es auch logisch, dass es irgendwann in den USA entwickelt wird, weil es in Japan einfach nicht so richtig gezogen hat. Ja. Zelda hat sich natürlich auch immer noch gut verkauft in Japan, aber bei Weitem nicht so Spitzenklasse wie dann hier. Also auch wenn du den Vergleich hast, ich glaube, eins der erfolgreichsten war New Super Mario Bros. Mit so 17, 18 Millionen Exemplaren auf der Wii gewesen und Zelda hat nur einen Bruchteil davon verkauft. Wenn man sich mal die Charts angeguckt hat oder die ganzen anderen Sachen in Japan, die Verkaufszahlen auch, da sind die letzten großen Spiele, wie wir sie vermeiden, endlich sehen. Zelda und sowas alles sind kaum über eine Million und so rübergekommen. Also es ist schon ganz schön beängstigend. Ja, aber im großen Detail, ich glaube, das haben wir tatsächlich auch alles im Zelda-Podcast dann ausgeführt. Ja gut, man muss es aber auch auf die Bevölkerung rechnen. Ihr wisst schon, dass Japan ein bisschen... Ja, aber dann verkauft sich ein Pokémon dann irgendwie 7 Millionen Mal und dann hast du den Vergleich immer noch. Es gibt ja trotzdem Spiele, die sich so oft verkaufen. Nur Zelda ist halt kein System-Seller mehr und das vergessen die Leute einfach. Auf jeden Fall nicht in Japan. Aber das hat uns ja, glaube ich, nur peripher zu jucken. Hauptsache, wenn dann nochmal wieder gute, entspannte Spiele da kommen, in die man sich versetzen kann. Ich hatte mit Skyward Sword nochmal einen Spaß, aber jetzt ist auch mal gut mit der Formel. Ne? Und Nintendo macht ja auch nicht mehr in Bewegungssteuerung. Jedenfalls habe ich nichts mehr davon oder kaum noch was davon gesehen auf den letzten Messen. Aber wie gesagt, zu Zelda und zum dritten und zu den anderen Teilen haben wir uns eh im Zelda-Podcast sehr ausführlich dann geäußert. Okay, das stimmt. Also, wenn man mal Zelda mit Pokémon vergleicht, dann fragt man sich, warum die überhaupt noch Zelda produzieren. Ja, das fragst du dich bei ganz vielen anderen japanischen oder Nintendo-Serien auch in Japan. Pokémon Red zum Beispiel, laut Videogame-Charts, 10,2 Millionen Mal in Japan verkauft. Halte ich mal dagegen The Legend of Zelda auf dem NES 1,69. Also und das, fast und das so nach 25 ja, Jahren auch, lauter Re-Releases. Das sind aber auch Spiele aus dem gleichen Zeitraum jetzt ungefähr. Und auch dieselbe Konsole, das eine ist ein Handheld. Handheld verkaufen sich in Japan okay, immer besser. The Legend of Zelda Link's Awakening 0,5. Was? So wenig? 500.000 in Japan. Das ist in Japan kein System-Seller gewesen, noch nie. Das DX oder das erste wirklich für den schwarz-weiß Gameboy? Muss es sein. Also ich weiß jetzt auch immer nicht, wie gut und wie ja, klar, smart das recherchiert ist, aber einfach mal als Vergleich, gab es noch kein Zelda-Spiel, das sich mehr, also das meistverkaufte Zelda-Spiel in Japan ist tatsächlich Ocarina Zelda 2. Was, echt? 1,6, nee, Quatsch. Nee, Ocarina of Time ist schon das meistverkaufte sein. 1,69, The Legend of Zelda auf dem NES, nee, Ocarina of Time ist 1,45. The Legend of Zelda auf dem NES und dann kommt Legend of Zelda 2. Aber da verkauft sich jedes Wii Music besser als Zelda. Das ist einfach erschreckend. Schon krass, ey. Neben Nintendo und Zelda, die natürlich das größte Action-Adventure auf dem Super Nintendo gemacht haben, haben sich hauptsächlich Squaresoft und Enix um das Action-Adventure an sich bemüht. Wir haben am Anfang nochmal besprochen, als Japan-Launch-Titel gab es ja Soul Blazer oder Soul Blader, das erste Action-Adventure für die Konsole gewesen mit SimCity-Elementen. Ich weiß gar nicht, ich hatte es glaube ich nicht mitgenommen, aber Mark hat nochmal hier die japanische Version da gehabt. Also ich mochte das total gerne, das Spiel. Fand ich echt total Soul Blazer? Ja. Ich habe das nie so, ich mochte die ganze Reihe, gab es ja noch, wie heißt sie, Illusion of Time. Das haben wir auch gleich hier, genau. Fand die alle nicht so toll. Soul Blazer oder Soul Blader im Japanischen war dann der Start für eine Trilogie an Spielen von Entwickler Quintet. Das war eben ein Entwicklerhaus bei Enix dort drin. Die drei Spiele hatten, die lose miteinander verbunden waren, plus eins später auf der Playstation namens Grandstream Saga. Soul Blader war das erste. Das zweite hieß Illusion of Gaia oder Illusion of Time. Und Mark hat auch so ein schönes, das gab es damals als Vorbesteller für die Amis, glaube ich, ne? Das T-Shirt. Richtig, das mir aus den USA mitgebracht. Das ist auch wirklich ist so wirklich schon alt? Ja. Und das hast du aber nicht so oft getragen, oder? Was doch, noch? Aber ich gebe meine Sachen mal so aber gut es, um, aber dass es man es nicht so toll sieht. Hier, pack nochmal. Ach nee, das ist Terranigma. Wo haben wir denn? Irgendwo habe ich hier noch das Modul rumliegen. Ah ja, hier. Ich habe das deutsche Modul damals gehabt. Zu der Zeit müssen wir mal einmal hier... Ey, das ist dieses T-Shirt auch noch hier. Ey, das verkauft sich auch überhaupt nicht. Ja, das beste Licht hier. Ja, Metroid ist auch sehr schade. Die Bestverkäufe sind tatsächlich, glaube ich, dann die Prime-Sachen gewesen. Nicht in Japan. In Japan nicht, nee. 0,3. Okay. 0,3? Naja. Auch egal. Aber wir waren bei den Action-Adventures. Illusion of Time war ein bisschen anders als Soul Blader gewesen. Das hatte mehr Zelda-Anleihen mit Dungeons, wo man rumlaufen kann. Aber es war sehr stringent in eine große Storyline mit eingebettet. Und ich kann mich damals erinnern, ich habe es auch recht gerne gespielt. Damals auch in dieser großen Riesenpackung mit Spieleberater erschienen in Deutschland. Hieß damals eben Illusion of Time hier. Es hat versucht, ein bisschen ernsthafter zu sein. Von der Story hatte er immer noch seine Prinzessinnen und entführte Sachen oder so. So, du hast auch, wie ist das Schwein? Wie ist das Schwein nochmal? Ich weiß nur, dass der Hund Turbo hieß, der in allen drei Teilen vorkam, aber sonst. Es war aber der Hund, das kleine Schwein, das sich geopfert hat, damit die afrikanischen Kannibalen dich nicht auffressen, ist es selber ins Feuer reingesprungen. Schnitzel? Krumpi, Schlumpfi. Nein, irgendwo muss ich mal den Namen nochmal finden, aber da gibt es eine ganz berühmte Szene, wo du dann gestrandet bist auf einer Insel von Kannibalen und die dich auffressen wollen, weil sie nichts zu essen haben. Aber dann kommt das Haus- und Hofschwein der Prinzessin, die du gerettet hast, was mit dir mitgeht und opfert sich selber und springt auf den Scheiterhaufen. Ich weiß nicht, ob ich das als Kind besonders gut vertragen hätte. Ich glaube, es hätte mich dauerverfolgt. Das ist nur doch Schweini. Das hat für viele dann eine Vegetarierkarriere bedeutet danach. Das Spiel selber hat aber tatsächlich mit solchen Thematiken versucht eben zu spielen. Ne? Da hat sich herausgestellt, die ganzen armen Kannibalen, die sind nur zu Kannibalen geworden, weil die versklavt wurden in einer Diamantenmine, dort arbeiten mussten von reichen Leuten und da waren sehr viele solche Ideen und Konzepte mit drin. Hatte eine schöne Musik gehabt und hatte auch sehr viele Locations, die auf realen Locations basiert haben. Angkor Wat ist, glaube ich, irgend so ein Tempel aus, das muss ich nochmal nachgucken, wo genau, Indonesien oder irgendwo auf jeden Fall so aus dem Südosten der Welt, der ein echtes Vorbild hatte. Es war nicht ganz so gut wie Legend of Zelda, aber ich habe es trotzdem auch sehr gern gespielt damals. Nicht ganz so gerne wie den dritten Teil der Serie, da habe ich mich aber auch beim Super Nintendo Rollenspiel-Podcast ausgelassen. Für mich das Beste neben Legend of Zelda Action Adventure auf dem Super Nintendo Terranigma. Gab es nicht als US-Version. In Japan hieß es Tenchi Suzu, glaube ich. Tenchi Sozo oder so. Tenchi Sozo oder sowas hieß dann die Gestaltung der Welt oder Genesis of the Earth oder was auch immer. Und effektiv war es eben ein Spiel, wo man nicht nur ein Action-Adventure hatte, wo man herumlaufen kann, sondern auch einen leichten eingebauten SimCity-Aspekt, ne, dass du auch quasi die Welt um dich drumherum aufgebaut hast. Du warst ein Junge, der aus der Unterwelt kam und hast die Erde bei ihrer Entstehung quasi mit aufbauen lassen. Du hast die Flora dann gerettet, die Fauna, du hast dann so einen Löwen. Es war ein kleiner Löwe, den man retten musste und dann ist auf einmal die Tierwelt entstanden und so weiter und so fort. Großartiges Spiel, schöne Spielbarkeit, schöne Grafik, tolle Musik, auch im Musikpodcast 2 gewesen und damals auch für, glaube ich, 69 Mark beim Karstadt oder so geholt, als die dann rausgeschmissen wurden, die Spiele irgendwann mal, so Mitte der 90er. Ich glaube, die Amerikaner sind da immer noch richtig scharf drauf. Ja, es war dadurch eines der wenigen, dass ich kann es auch nachvollziehen, ist ein echt cooles Spiel, aber die Amis sind da meines Erachtens auch immer ein bisschen weinerlich, wenn die mal ein oder zwei Spiele nicht bekommen. Ich musste mir jedes fucking Rollenspiel aus Japan oder den USA importieren. Die können auch mal Spiele importieren, ne? Oder das machen. Es sollte zumindest auf der Virtual Console mal rauskommen, ist es glaube ich noch nicht. Deutsche Übersetzung war leider eher mittel, aber war dem Spiel nicht so abträglich gewesen. Ich habe es auch damals gesagt, am Endgegner saß ich 2,5 Stunden, weil ich unterlevelt war. Na, es gab ein Hitpoint-System, wo man dann tatsächlich Erfahrungspunkte kriegen konnte. Und ich hatte dem Endgegner habe ich, glaube ich, pro Welle, wo ich dann seine Angriffe abgewehrt habe und dann hauen konnte, tatsächlich so 2 oder 3 Hitpoints gemacht, abgezogen, wo man eigentlich irgendwie so 50 oder 60 machen sollte. Und ich habe 2, 3 Stunden an diesem verdammten Endgegner gesessen. Da war ich aber auch kaputt. Hab den Abspann auf Videokassette aufgenommen dann. Damit ich mir den nochmal angucken kann. Hat das außer mir sonst jemand gespielt? Terranigma? Illusion of Time, denke ich mal schon, ne? Ich habe leider nicht mehr die Erinnerung daran. Ich weiß nur, dass ich diese ganze Illusion-Reihe gespielt habe, aber nie so richtig warm damit geworden bin. Ich glaube sogar Soul Blazer fand ich sogar noch am besten. Mhm. Aber die anderen fand ich alle irgendwie, das war so Zelda Light oder irgendwie so. Ja, es hatte nie die Tiefe eines Legend of Zelda eben gehabt. Das war aber auch schon die Zeit, wo dann halt ganz viele andere Sachen interessante kamen und dann war man auch ein bisschen satt. So auch bei Rollenspielen hatte ich dasselbe Phänomen. Ich weiß gar nicht mehr, was zu dem Zeitpunkt, weil ich habe da war die PlayStation, glaube ich, schon fast draußen, oder? Ja, aber tatsächlich, Terranigma müsste schon 95? Zur PlayStation-Zeit gekommen sein, so zusammen mit, ich glaube, dem Lufia, was so als eines der letzten Super Nintendo-Rollenspiele dann hier. Lufia 1 und 2 habe ich auf jeden Fall gespielt. Ich habe hier auch nochmal Lufia 1 mitgebracht. Die fand ich gut. Als US-Version. Das gab es bei uns auch in der großen Box, oder? Ja, aber das war Lufia 2. Ach so. War das okay. In der großen Box. Also es gab, Lufia gehört zu den Rollenspielen, da können wir da einmal kurz den Ausriss dorthin machen. Eines der letzten großen Rollenspiele von Taito, damals gewesen, den Bubble Bobble machen, gab es von Nintendo hier lizenziert, so 95, 96 zum Ende der Super Nintendo-Zeit in der großen Box mit dem Spieleberater. Ist auch ein echt nettes, gelungenes Rollenspiel gewesen zu der Zeit. Übersetzung fand ich damals ziemlich beschissen, die dann auch wirklich sehr viel von der Dramatik der Story auch gefressen hat durch wirklich schlechte Formulierungen. Ein bisschen merkwürdig war es, dass das deutsche Lufia eben nicht das originale Lufia 1 gewesen ist, sondern eigentlich Lufia 2, Rise of the Sinistrals, ein Prequel zum allerersten Lufia, was es nur als US-Version gegeben hat, was ich mir dann nachträglich als US-Version für 130, 140 Mark oder sowas gekauft habe. Ja. Ede hat es auch gerade in der Hand, können wir mal ein Foto dann davon machen. Das erste Lufia hatte eine nervige Angelegenheit gehabt. Da hast du, wenn du die Gegner bekämpft hast und wie bei den alten Final Fantasies, du hast den Gegner gekillt, ne, und hattest aber schon ausgewählt, dass auch die anderen Kollegen von deiner Party da drauf waren, haben die ins Leere gehauen. Ne, und das war so ein Aspekt, der wurde beim zweiten korrigiert. Der hatte auch so ein schönes isometrisches Dragonfest-mäßige Kampfsystem, nicht einfach nur ein Bild von dem Gegner, wo du drauf gehauen hast, wie beim allerersten. Aber das war so ein Fact, der mich, nachdem ich Lufia 2 schon durchgespielt habe, die deutsche Version, beim ersten ein bisschen abgefuckt hat. Ja, aber das kann man ja auch als taktisches Element sehen, dass du schon so ein bisschen vorausahnen musst und so. Ja, du musst dich dann echt gut oder besser zurechtfinden, oder du hast nicht mehr eben diese Annehmlichkeiten der späteren Rollenspielzeit. Aber Lufia ist echt ein schönes JRPG. So, kam nie so ganz an die Klasse der Final Fantasies ran, aber war knapp dahinter, finde ich. Hat eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht und einen ordentlichen Umfang gehabt. Da hat man schon so seine 30, 40 Spielstunden, glaube ich, auch dran gesessen. Konnte man auf jeden Fall machen. Und hat eigentlich alles geboten, was man von so einem Final Fantasy Klon auch dann erwartet hat, eine große Welt, wo man viel auch grinden konnte, viele Items, viele Städte, dann so eine Karte, wo der Gregor gerade ein Foto gemacht hat, wo man sich schon freuen konnte, ah, da komme ich irgendwann noch hin. Auch einen gar nicht mal so niedrigen und zu unterschätzenden Schwierigkeitsgrad, erinnere ich mich. Mhm. Und ich glaube, Lufia 2 hat ja so ein bisschen mehr noch so, so Geschicklichkeitselemente, kann das sein? Ja, Lufia 2, ich weiß nicht, ob es beim ersten genauso war. Die Gegner konntest du bei Lufia 2 im Dungeon alle sehen. Nee, die haben sich aber dann nur bewegt, wenn du dich selbst auch bewegt hast. Und da konntest du zum Beispiel durch ein kleines taktisches Element tatsächlich überlegen, okay, wenn ich jetzt zwei Blöcke nach rechts gehe, dann kann mich der andere noch einholen, wenn er da drumherum geht und alles. Das kam dann nochmal eben hinzu. Ich weiß, ich habe jetzt den Kontext von dem ersten nicht im Kopf, ob es da auch schon so gewesen ist. Also nicht wie bei diesen Rogue-Sachen, dass ich dann breite sozusagen. Es hat sich tatsächlich wie bei diesen Roguelikes ein bisschen gespielt. Da hast du ja auch, wenn du dich bewegst, bewegen sich die Gegner erst. Es gab zusätzlich beim zweiten Lufia dann auch noch richtige Geschicklichkeitsparts. Es gab so Schieberätsel und die Ahnenhöhle. Kennt die jemand noch? Das war so ein 100-Level-Dungeon, der tatsächlich wie ein Roguelike aufgebaut war. Du bist gestartet bei dem 100-Level-Dungeon, musstest immer tiefer dann hingehen und deine Level sind aber nicht behalten worden, wodurch da aufgelevelt hast. Du musst bei Level 1 anfangen und wenn du dann gestorben bist bei Level 95 von 100, dann bist du ohne was zu haben wieder rausgeworfen worden. Ne? Und wenn du es geschafft hast, hast du dann irgendwie drei super duper Items bekommen, aber die habe ich nie im Leben alleine dann schaffen können, weil es einfach super hart gewesen ist. Action Adventures hatte ich mir nochmal aufgeschrieben. Goof Troop, hatte das mal jemand gesehen? Das habe ich später mal gespielt, und da konnte ich aber nie so ganz nachvollziehen. Das war ganz, ganz nett und lustig, aber auch irgendwie so ein bisschen träge. Und ich kann nicht sagen, dass mich das jetzt voll mitgerissen hätte. Fühlte sich ein bisschen nach einzelnen Levels immer an. Man ist in den Bildschirm reingekommen und musste da irgendwie mal irgendwas lösen. Ich fand, das fühlte sich nicht wie eine komplette Welt so richtig an. Wenn man Goof Troop gesehen hat, also basiert natürlich auf der Disney-Goofy-Lizenz. Ich glaube, Goofy und sein Sohn Max. hieß er dann Max, so. Ja. Da gab es ja auch eine Comicserie dann, die im TV hier gelaufen ist. Sind irgendwie auf einer Insel gestrandet und auf den Screenshots sah es immer aus ein bisschen wie Legend of Zelda, ja. Aber es war natürlich jetzt kein, nicht dick in Story oder sowas involviert, sondern hatte mehr so einen levelartigen Puzzle-Charakter. Das ist dann immer Katakalo oder so irgendwie oder so eine ähnlichen Viecher dann in den Levels gehabt. Ja, genau. Was ich auch after the fact erst rausgefunden habe, ist, dass das Spiel tatsächlich von Shinji Mikami ist, dem Resident Evil-Macher, wie auch das erste Aladdin auf dem Super Nintendo. Das sind sozusagen die Spiele, die ersten Spiele, die, wo er sich seine Sporen verdient hat, bevor er dann die Chance mit Resident Evil bekommen hat. Eine Ami-Lizenz? Finde ich ja irgendwie ungewöhnlich. Also ja, ich glaube, wenn Capcom damals schon die Disney-Lizenz gehabt hat, na, ich habe es ja auch beim letzten Cast gesagt, ich tendiere ein bisschen mehr zu den Mega Drive Disney-Spielen, aber das soll ja nicht heißen, dass die von Capcom dann auch schlecht gewesen sind. Ich glaube, mit Mickey's Magical Adventure weiß nicht, ob er damit was zu tun hatte. Kann durchaus aber auch sein. Sag mal, Gregor, kennst du irgendeine Webseite, die sich mit so Rollenspielen irgendwie befasst? Nein. Wo bist du denn drüber gestolpert gerade? rpgoase.de. Achso, nee, die ist nicht gut. Ja. RPG Heaven ist besser. Okay. Oh Gott, ich werde mich alles schlagen. Nee, die ist, glaube ich, auch eine meiner Partnerseiten, RPG Oase, wenn ich mich nicht... Partnerseiten, aha. Ja, nee, man konnte ja Links dann austauschen und dann, wenn jemand darauf gesurft ist, konnte er da auch zum... Ach, vergiss es. RPG minus Heaven. Probier mal, ja, die Domain funktioniert im Moment nicht. Du musst, wer RPG ist denn da der Webmeister? Dann gehe ich doch auf die RPG-Oase da, die funktioniert nämlich. Alter, ich weiß schon, welchen Part ich rausschneiden muss aus dem Podcast. Goof Troop, Pac-Man 2 habe ich mir hier auch nochmal notiert. Das habe ich gewundert, das habe ich noch nie gespielt. Hast aber du Pac-Man 2 noch nie gespielt? Nee. Pac-Man 2. Wie Pac-Man, der normale auch Pac-Man. Nicht Pac-Land oder so? Nein, Pac-Man 2. Der offizielle Pac-Man-Nachfolger war ein Action-Adventure, wo du ein körperloses Wesen mit einer Zwille gespielt hast. Also, und Pac-Man war ein lebender Charakter, der ist von alleine in so einer 2D-Welt herumgelaufen. Das denkst du dir doch jetzt aus. Nein, tatsächlich. Ne? Und es war so ein Action-Adventure wie eher auf den Computern dann vorher. Der Pac-Man hat von alleine gelebt und ist dort herumgelaufen und man musste selbst die Welt beeinflussen und den Pac-Man in gewisse Richtungen lenken. Ich finde das schon schlimm, wenn Pac-Man Beine hat. Das ist einfach für mich echt totaler Stilbruch. Ist das. Ja, ich erinnere mich. Ja, wir schauen uns das gerade hier im Moment. Das ist so ein bisschen so ein Wonderboy-Klon, ne? Ja, du steuerst Pac-Man aber tatsächlich nicht selber. Ne? Du steuerst nämlich die Zwille, das Steuerkreuz, was man da gerade sehen kann. Es sieht Wonderboy-mäßig ein bisschen aus. Hat mich hier eben tatsächlich mehr an die PC- oder Computer-Action-Adventure erinnert. Die hatten auch so einen gewissen ähnlichen Aufbau. Das ist eine zusammenhängende Welt, die dort stattfindet. Du konntest Pac-Man selber hauen, dann ist er schnell gelaufen. Manchmal musst du dann die Gegner dann weghauen, damit sie ihn nicht dann treffen und so weiter. Aber und grafisch so fort. Ist es gar nicht mal so schlecht. Grafisch sieht das echt, echt schnieke aus. Es gab es für Super Nintendo und fürs Mega Drive und gilt tatsächlich laut Namco als der offizielle Pac-Man-Nachfolger. Und deshalb haben sie es auch richtig Pac-Man 2 genannt und nicht Pac-Land und nicht Mrs. Pac-Man oder Adventure Pac-Man. Aber das war schon damals ganz schön inflationär und was ist da an Pac-Man? Ja, natürlich, klar. Pac-Man ist der erste Videospielcharakter durch die Natur, dass er der erste Videospielcharakter auch ist, der inflationär ausgeschlachtet wurde. Aber es ist interessant, weil ich meine, man sieht ja da deutlich, dass sie versucht haben, Pac-Man zu so einer Art Ikone zu machen wie Mario oder Sonic. Er war ja damals eigentlich. Er war ja so vor. Ja klar, er war davor, aber er hatte keine Personality in dem Sinne. Ich weiß nicht, wie das zeitmäßig in den Staaten aussah, aber er hatte tatsächlich auch eine Comicserie. Ich glaube, die ist auch dann Jahre vor den Super Mario Comics oder den Realserien dann gekommen. Die haben tatsächlich versucht, ihn so anthropomorph mit Füßen und Beinen und eigener Familie und allem drum und dran richtig aufzubauen. Das ist jetzt aus Mitte der 90er gewesen. Das war natürlich schon nach der Hochzeit von Pac-Man erst rausgekommen. Und mir ist es eben speziell im Sinn geblieben, das hat mir auch aus der Videothek am Aussehen. Ich glaube, ich habe es nie durchgespielt, aber echt die Welt relativ weit erkundet mit ihm dort. Und es ist echt ein ungewöhnliches Ding. Ich glaube, man kann sich's mal angucken, aber es ist jetzt nichts, wo man dann echt viel Geld in die Hand nehmen müsste, weil das wert wäre, sich das zuzulegen. Hast du das, Fabian? Das müsste ich nachgucken in meiner Liste, ich glaube aber nicht. Es ist eine nette Kuriosität. Ich weiß nicht mal, ob er das Spiel hat. da haben kann. Jurassic Park, wolltest du noch ein bisschen was? Jurassic Park war, das war interessant auf jeden Fall. Ich glaube, das war jetzt kein richtig gutes Spiel, aber es war so ein ganz interessanter Genre misch. Zum einen konnte man so aus so einer Art Top-Down-Sicht Jurassic Park? Ja, wie hieß denn der Held damals, der von im Film von Sam Neill gespielt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Doktor irgendwas. Man konnte man so durch den Park latschen, so Top-Down-mäßig, und hatte so eine Art Elektroschocker, glaube ich, oder sowas, und so Elektrostrahlen verschießen konnte, und man hat, glaube ich, relativ wenig gewusst, was man machen soll. Es ging viel darum, das so auf eigene Welt zu erkunden und sich einen Reim darauf zu machen, was man irgendwie machen soll und wie man aus dem Park rauskommt. Und sobald man Gebäude betreten hat, dann war es so eine Art Ego-Action-Spiel. Ich will nicht sagen Ego-Shooter, weil dafür war es, glaube ich, ein bisschen zu undynamisch. Und es war leider auch relativ hässlich. Also Super Nintendo war dafür technisch nicht so ausgelegt. Ja. Aber es hat irgendwie eine interessante eigene Stimmung und Faszination gehabt. Und es war vom Sound her ganz cool. Ich glaube, der einzige riesengroße Haken an dem Spiel war, dass man nicht speichern konnte und immer wieder von vorne beginnen musste. Stimmt, du konntest nicht speichern. Ich habe es mir für ein Wochenende aus der Videothek ausgeliehen. Hast du es durchgespielt? Ich glaube, ich habe es nie geschafft. Ich habe es durchgespielt tatsächlich, okay. Aber so ganz, ganz, ganz knapp. Und auch mit mehreren Restarts. Eben weil ich dann zwischendurch nicht speichern konnte. Kein Passwortsystem, gar nichts? Gar nichts, glaube ich. Ich glaube nicht. Du musstest es in einem Rutsch durchspielen und es gab auch keinen richtigen Abspann so richtig dort. Du bist am Ende auf dem Dach gewesen, ein Helikopter hat dich abgeholt, das war's. Na, wenn du es durchgespielt hast. Aber das Spiel selber war eben, Fabian das schon ausgeführt hat, hatte echt eine nette Stimmung gehabt und speziell die 3D-Gegenden, die natürlich schlecht gerendert waren oder schlecht flüssig waren, fand ich sehr beklemmend und sehr spannend, ne, weil du vor allem auch im Dunkeln dort gewesen bist mit den Nachtsichtgeräten und da Raptoren rumgelaufen sind und alles. Das hat echt seine eigene gute Stimmung dort gehabt. Also man kann es vielleicht so ein bisschen so stimmungsmäßig als den Vorgänger von Dino Crisis fast sehen. Ja, stimmt. Ne? Also rein, was die Stimmung angeht, ist natürlich jetzt kein richtiger Survival-Horror. Ein bisschen schon, aber... Aber schade, dass die 3D-Levels, die halt echt so hässlich waren. Also konnte man damals schon sich das nicht irgendwie schönreden. Das sah schon ganz schön mau aus. Während das eigentliche Spiel ja eigentlich ziemlich cool aussah, wo man durch den Park lief. Mhm. Aber sobald man irgendwo reinging, das war... Ja, es ist glaube ich, die Technik-Kuriosität gewesen zu der Zeit. So richtig 3D auf dem Super Nintendo hattest du trotz dem Doom, was in den Staaten rausgekommen ist, nicht gehabt. Und hierzulande konntest du es eh sonst nicht sehen. Es war nett, das auch mal hier zu haben. Hat dann eigentlich nochmal jemand den zweiten Teil gespielt von euch? Ich glaube, der war anders. Ist es der Sidescroller gewesen, der zweite? Ich glaube, es war so ein eher konventionelleres Actionspiel. Ja, ich glaube, der Videogame-Nerd hatte ja mal so ein Jurassic Park Special gemacht, wo er die Spiele mal alle gezeigt hat. Und ich glaube, auf jeder Plattform war fast jedes Jurassic Park-Spiel anders. Komische Sidescroller, wo du mal, ich glaube, bei einem sogar mal einen Raptor gesteuert hast, anstatt den Menschen. Wobei es ja eigentlich auch ein bisschen sogar zu den Filmen passt, weil die haben sich ja auch relativ verändert. Also gerade wenn man sich den dritten Teil oder so dann anguckt, ist ja eine ganz andere Art von Film gewesen dann als der erste oder auch. Am ehesten warst du froh, wenn du überhaupt mal einen Saurier gesehen hast, du mehr oder weniger. Also jetzt, wo ich mich erinnere, ist visuell ein bisschen so an Zombies Ate My Neighbors, so vom Ablauf und sowas her. Das war natürlich wesentlich eingeschränkter, was so den Levelaufbau angeht. Hier hast du ja tatsächlich eine Insel, wo du herumläufst, aber dieses Top-Down und Mini-Rätsel lösen und Zeug anstellen. Ich frage mich eigentlich gerade, wo du es jetzt in dem Zusammenhang ansprichst, dass es aussieht wie Zombies Ate My Neighbors. Gab es damals eigentlich auch schon sowas wie fertig konfektionierte Engines, die Spiele benutzt haben? Garantiert. Also ich meine, es gibt ja diese berühmten oder diese bekannten Sachen, wie zum Beispiel, dass DuckTales eigentlich ein Mega Man ist, dass es genau die gleiche Engine ist wie Mega Man. Echt? Das wusste ich nicht. Ja, aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, macht es voll Sinn, oder? Ja, stimmt, also DuckTales ist voll Mega Man, weil es genau die gleiche Engine ist, nur mit anderen Figuren. Ob es sowas damals wohl auch schon gab bei anderen Spielen? Klar, du brauchst nur die Sprites dann aufkaufen. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Gab ja auch so Construction-Kits und sowas alles. Ja, das Ding ist, wenn du viel von japanischen Spielen ausgehst, die haben natürlich dann intern solche Sachen dann benutzt, wie bei dem DuckTales Mega Man Beispiel, aber es gab nicht das klassische jetzt Unreal Engine, sonst was, dass es verkauft wurde und dass du das Fundament dann hast, um ein Spiel darüber aufzubauen. Ich glaube, wenn, dann hast du es bei Firmen selbst mal gesehen, dass da Bausätze oder Stücke von irgendwelchen Engines gemacht wurden, dann weiter benutzt wurden. Da müsste man aber wahrscheinlich nochmal recherchieren, um dort einen Vergleich dann dort zu finden. Auf der Liste habe ich noch, aber das habe ich damals nicht besonders sehr gemocht, Equinox auf dem Super Nintendo. Das fand ich gar nicht so schlecht. Das war dieses isometrische Spiel. Es war ein isometrisches Spiel, Solstice, glaube ich, hieß mal der Vorgänger, oder Solstice auf dem NES. Ich glaube, letztes Mal hast du schon gesagt, dass du es kennen würdest im ersten Teil. Das war so ein isometrisches Equinox. Genau, Equinox, der Nachfolger mit einer Oberwelt. Das war sauhässlich, aber das habe ich auch gezockt. Das ist gut gewesen von mir. Das fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja. Ich fand es auch nicht schlecht. Das war beinhart. Ich habe damals kann das sein, dass das super schwer war? Auf dem Schneider CPC oder so mal Batman und Head Over Heels oder sowas gespielt. Und die sind relativ ähnlich. Und das war auch so. Da musste man in den Levels immer irgendwie so Orbs einsammeln. Also es war immer so ein abgeschlossener Dungeon-Bereich, dann Orbs sammeln, damit man zum Endgegner kommt, den plätten, dann hat man einen neuen Bereich gehabt. Genau, das hatte so ganz komische Farben, immer so lila. Schau mal, ist von Sony gewesen, bevor sie dann eben so richtig die Videospiele dann ist selbst wieder... Ist das wahrscheinlich von Acclaim sogar gewesen? Es ist Sony Image Soft, glaube ich, hat es dann damals verkauft. Also eigentlich hat es keine schlechte Grafik, nur der Grafikstil ist so wie Paladins Quest, ist eigentlich furchtbar. Findest du... Also wir schauen das hier gerade nochmal so nebenbei jetzt an. Ich finde, es sieht eigentlich schon ganz hübsch aus. Das sieht aus wie so ein Cornflakes-Spiel, was irgendwie so in der Cornflakes-Packung ist. Es hat tatsächlich was, die Spiele, die du erwähnt hast, Marc, so Head Over Heels und Batman, das sind auch so, wie ist das auf dem Computer, Kadaver damals? Kadaver, ja, das ist ja die ganzen Sachen auf dem Amiga war und, das. Und Heimdall habe ich immer ganz Heimdall gerne gespielt. Heimdall gab es zum Beispiel auch noch diese alten, wirklich klassischen isometrischen Spiele, die damals von Rare, glaube ich, sogar ins Leben gerufen worden, eben mit dem Batman und dem Head Over Heels, wenn ich mich nicht irre. War super. Und RC Pro-M war auch immer toll. RC Pro-M war auch super, ja. War, fand ich auch recht schade, dass es mit Ausnahme von Rock'n'Roll Racing keinen richtigen Nachfolger auf dem Super Nintendo gegeben hat. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars war nicht gut. Das hat super Tests gehabt, ich habe es nie richtig gespielt. Ja, hast selber gespielt. Ich glaube seit 20 Jahren, dass es toll ist, weil es ja auch angeblich wie Rock'n'Roll Racing ist. Der Videogame 94%, ey. Anyway you dann want muss es ja stimmen. Ja. Lass mal in Sachen Action-Adventures einfach, Rollenspiele brauchen wir uns nicht groß auslassen. Ich brauche mich nicht groß auslassen, weil wir ja einen separaten Podcast hatten. Aber ihr könnt gerne nochmal was in der Richtung sagen. Wenn ihr was habt, wir haben über Shadowrun kurz im Kickstarter-Podcast gesprochen. Das hatten wir natürlich beim letzten Mal nicht erwähnt, aber Shadowrun auch eins meiner Liebsten gewesen auf dem Super Nintendo, was jetzt nicht aus Japan direkt gekommen ist, aber ein tolles Spiel damals. Haben wir da nicht irgendwo, ich erinnere mich da noch? Im Kickstarter-Cast. Genau, das habe ich gesprochen. Das habe ich gerade gesagt. Ja, ich kann nicht gleichzeitig surfen und zuhören gleichzeitig. Also das tut mir leid, da müsst ihr kurz warten, bis ich fertig... Da müsst ihr kurz warten, bis es fertig geladen hat, die RPG-Oase. Das ist nicht mehr die RPG-Oase. Ach, zum Glück. Ja, Shadowrun hatten wir drin. Ich hatte eine Handvoll Sachen notiert, über die wir nicht speziell gesprochen haben, aber ich glaube ich habe nur Rollenspiele mitgebracht, weil ich sonst nichts mehr zu Hause habe. Chrono Trigger haben wir gequatscht. Ja, ich meine, die naheliegendsten Sachen, das glaub, ich ist bestimmt schon diverse Male besprochen. Ja. Zumindest bis zu einem Zeitpunkt X, wo ich dann wahrscheinlich auf eine andere Konsole umgestiegen bin, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich jedes Rollenspiel gespielt, was es gab für Super NES. Kann das sein? Es kann durchaus sein. Es ist ja eine endliche Nummer. Es ist ja nicht, dass es jetzt Dutzende wirklich gab, weil ich denke mal, wenn du dann wirklich nach und nach eins gespielt hast, dir noch eins geholt hast, eins gespielt hast und so weiter, bist du trotzdem gut über die Runden gekommen. Es war halt auch so eine Zeit, wo ich dann auch wirklich einfach alles... Also da war dann, also wie gesagt, sowas wie Paladins Quest oder jetzt sehe ich Robotrek oder so, das waren natürlich alles keine Final Fantasies, aber irgendwie habe ich die trotzdem gezockt. So, wenn es ein Dungeon hatte und ein Level-System, habe ich es gezockt, so ungefähr. Ja. Seven Saga? Ja, das Seven Saga, geliebt, die waren schön variabel auf jeden Fall, diese Seven Saga konnte man sich in eine Sackgasse spielen, weil als ich das erste Mal gezockt habe, du konntest bei Seven Saga, das hatte ja auch einen ganz netten Mode-7-Effekt, konntest du so... einen Partner dir so dazu holen, mit dem du dann kämpfst. Und der hatte aber immer das Level, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, zu dem Zeitpunkt, wo du ihn eingesammelt hast, hat er immer ein höheres Level gehabt oder so. Nee, Quatsch, du hast ihn irgendwo in der Stadt gefunden und dann hatte er halt ein Level X und dann ist mit dir gekommen. Und ich habe meinen Typen die ganze Zeit mitgeschleppt und der ist irgendwie dann nicht hochgelevelt und ich hätte den schon viel früher austauschen müssen. Wie war denn das? Und irgendwann... war der so schlecht, Sackgasse, dass du ja, keinen, irgendwann ja. waren die Gegner zu schwer und ich konnte den Typen nicht mehr austauschen und bin nicht mehr weitergekommen, musste neu starten. Ey, irgendwie so, die Story ist jetzt nur halb fertig, aber irgendwie ich so glaub, war ich glaube, du das. Hast sie ganz erzählt im Rollenspiel-Podcast. Kann sein, ja. Kann sein. Aber nicht jeder hat den Rollenspiel-Podcast. Nein, natürlich. Deswegen sollte man sich den unbedingt anhören, ja, wenn man diese Geschichte genau, original hören so, möchte. So war das. Aber Seven Burger fand ich tatsächlich ein geiles Ich habe es tatsächlich auch damals durchgespielt, weil ich mich nicht irre. Ich habe leider nie Paladins Quest spielen können. Das ist mir eines der Spiele, die mir immer entgangen sind. Robotrack. Pastellfarben. Ja, es sah furchtbar aus, aber war gar nicht so schlecht. Ja. Robotrack hatte ich hier in der Hand. Es war auch eins, was ich mir nachträglich erst dann holen konnte nach ein paar Jahren, weil es einfach, ich war darauf angewiesen, was es hier bei der Tauschbörse für Spiele ja. gab. Auch von Enix, ne? Auch von Enix gewesen, genau. Robotrack hieß im Original, glaube ich, Slapstick im Japanischen, weil es mehr so eine Art, als eine Art Comedy-RPG dann aufgestellt war. Du hast so einen kleinen Roboter gebaut und mit dem du dann die Gegend erkundet und gemacht hast, war aber auch jetzt kein so, also ich fand es nicht so lustig, muss ich sagen, dafür, dass es angeblich so witzig sein Vielleicht soll. Vielleicht unwitzig übersetzt. Ja, wesentlich lustiger, darüber hatten wir bei uns auch dort ausgelassen, Earthbound, finde ich, ist eher so die Hommage und Parodie und... Das habe ich leider nicht gespielt. Also das ist die Dekonstruktion des Rollenspiels, auch des Japaner-Rollenspiels. Das musst du unbedingt nachholen, wirklich. Ey, das will ich, das werde ich auf jeden Fall mal irgendwie zocken. Ich weiß nicht, ob man das heute noch gut spielen kann. Doch, ja. Ich glaube schon. Doch, kann man. Sieht super aus, ich mag auch diese Können wir mal gucken, ob es noch läuft. Eine ganz kurze Frage, Gregor. Ich sehe hier gerade eine Liste drin. Bei Action Adventure und bei Rollenspiel hast du einen Titel bei beiden reingebracht. Was? Unglaublich. Um Gottes Willen, da breche ich meinen Podcast ab. Ja, wir müssen abbrechen, das geht so nicht. So habe ich auch keinen Bock. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Sag kurz, welcher Titel ist es? Secret of Mana. Gut, und jetzt frage ich mal nach, hier bei der Chrono Trigger Packung, die ich hier von Gregor gerade in der Hand habe, ich finde es zum einen lustig, dass da als erste Zeile steht 32 MacQuest Begins, ja. Da, wo sie wirklich noch scharf drauf waren, draufzuschreiben, dass das Spiel 32 Megabit, also 4 Megabyte groß war. Mhm. Aber irgendwie findest du nicht, dass der Print von dem Cover ganz komisch ist? Guck doch mal, wie die Gesichter von den Figuren aussehen. Achso, nee, die Gesichter sehen ja alle ganz normal aus. Nee, guck mal hinten auf der Rückseite, da siehst du, wie die Gesichtsfarbe ist. Bei dir sieht das alles ganz kurzgrün-zombie-mäßig aus. Also ich kenne das Komm, wir müssen mal ein Bild von der Hülle davon machen. Ich finde, das sieht komisch aus. Hinten sieht es original aus, aber vorne sehen die Figuren ganz seltsam aus. Wir machen mal ein aus. Vergleichsfoto. Mark hat auch noch seine japanische Version mitgebracht. Fabian redet gerade von meiner US-Version des Spieles. Ich glaube... Da hat auch jemand draufgekritzelt. Ganz schlimm. Ja, wer hat denn sowas gemacht? Das ist ja unglaublich. Okay, aber die Farben sind echt seltsam. Gregor wahrscheinlich selber. Hironobu Sakaguchi und Yoshinori Kitase. haben draufgeschrieben. Die haben beide mitentwickelt. Als ich die mal zum Interview dann da hatte, konnte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, dass ich von denen mein Lieblingsspiel unterschreiben lasse. Was haben die dich denn interviewt? Die wollten einmal wissen, wie kann man so gut mit Klasse aussehen. Und wie macht man Podcasts, ja. Marc, kannst du mir nochmal deinen Chrono Trigger oder beide mal halten mit deinem? Dann mache ich mal am Vergleichsfoto. So. Flump. Ja, ich glaube, dieses Ausgewaschene kann dadurch stammen, ich kenne sogar tatsächlich noch die Geschichte zum Cover von Chrono Trigger. Das war ein sehr, sehr frühes Artwork, was kommissioniert wurde bei Akira Toriyama, den Dragon Ball-Macher. Der hat ja die ganzen Spiele und Designs dann gemacht für Dragon Quest und für Chrono Trigger. Das war eins der frühesten Artworks, die dafür gemacht wurden und ist dann als US-Cover dann dort gelandet, wo nicht komplett feststand, welche Farben die, glaube ich, final haben und welche Zauber die vor allem ausführen können. Das basiert auf einem alten Beta-Screenshot des Artwork. Ne, da hat Toriyama irgendwie so einen der allerersten Screenshots bekommen und hat daraus dieses Artwork gemacht und das wurde wohl tatsächlich fürs Cover dann weiterverwendet. Deshalb sind da noch leichte Diskrepanzen, was das Design angeht was den Look und die Farben dann anscheinend. Fabian hat gerade das schöne alte Earthbound mal reingetan. Ich weiß nicht, ob mein Spielstand noch drauf ist oder nicht. Ich denke mal, wir haben auch zu Genüge beim Rollenspiel-Podcast selber drüber gequatscht, aber... Wer hat das von euch gespielt, du? Ich hab's, ja. Also ich hab's mir auch Jahre später erst holen können, weil es auch eins der seltensten Spiele, was ja, die US-Version unglaublich angeht. Unglaublich teuer. Ja, ich habe leider nie eine mit der großen Packung bekommen. Also das war eins der wenigen Spiele, das auch in den USA diese große Packung hatte. Normalerweise haben die US-Rollenspiele dann, ob Secret of Mana oder was auch immer gewesen ist, nur eine kleine Packung gehabt. Das war eins, das hatte die dicke Packung und den Spieleberater gehabt. Und ich glaube, wenn du heute das Komplettpaket kaufen wirst, wirst du weit über 100 Euro ja los. Na, ich habe damals, glaube ich, für 50 Mark dann Modul plus den Spieleberater bekommen, aber leider nicht mehr die Packung selber. Aber ey, egal ob Packung oder nicht Packung, es hat sich wirklich gelohnt, auch wenn das grafisch vielleicht nicht ganz so auf einer Stufe ist mit den späteren Final Fantasies und Square Enix Sachen, die gekommen sind. Das ist ein Spiel, das hat einen sehr eigenständigen Stil und auch wirklich schön geschrieben, echt gute Texte, einen sehr, sehr verstörenden Endgegnerkampf ganz am Ende. Also es ist ein echt schönes und sehr seltenes Ding. Und ich habe es auch schon gesagt, es ist ein bisschen so die Parodie und Dekonstruktion des Rollenspielgenres eben, was mit den ganzen Klischees ein bisschen spielt und aufräumt und eigene Gags drumherum verbaut. Also wer es noch nicht gesehen hat und wer die Gelegenheit bekommt, wenn sich Nintendo mal aufrafft und tatsächlich eine Virtual Console Version davon bringt, wenn sie die rechte Probleme da gelöst haben, die es mit der Musik da gibt, dann darf man sich das nicht entgehen lassen. Und da gab es eine Fortsetzung für GBA noch, oder? Genau, für den Game Boy gab es einen Nachfolger. Also im japanischen Original, die Version hast du ja auch noch hier, Marc, hieß die Serie Mother, warum auch immer, wie Mutter. Warum eigentlich? Das ist auch ganz strange. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwo erklärt, aber mir fällt der Grund momentan nicht ein. Ja, würde ich auch. Könnte durchaus sein. Es gab eine allererste Version auf dem NES, ein erstes Mother, das wurde komplett auf Englisch übersetzt, aber nie rausgebracht von Nintendo. Da ist die Übersetzung auch irgendwann im Internet aufgetaucht, nach irgendwie 20 Jahren, nachdem das rausgekommen ist. Mother 2 wurde als Earthbound auf dem Super Nintendo umgestellt. Meine Spielstände sind alle weg, leider. Ist das jetzt traurig für dich? Ich finde es auch gerade ein bisschen schlimm. Ich find's schade, ja. Also ich habe mich immer darauf gefreut, dass man seine Spielstände hat man ja behalten, als so, das waren die Achievements von damals. Ne? Wenn du das Spiel durchgespielt hast und der Spielstand am Ende da noch da war, da war es für mich das Zeichen, du hast jetzt durchgezockt. Jetzt ist mein Achievement leider nicht mehr unlocked. Da sehe ich auch schon schwarz. Ich muss demnächst wahrscheinlich einen riesen Haufen Batterien kaufen, damit ich die alle mal austausche. Das ist aber auch mal eine gute Info, oder? Wenn das hier Leute hören, die noch Module haben. Wie kriegt man denn A, die Module selber auf? Die haben so einen bescheuerten Torx-Schrauben. Genau, wo kriegt man denn? Sind das ganz normale Batterien, die man überall bekommt, die man da reintut? So kleine, so wie in älteren Uhren drin waren, so Knopfbatterien. Ja, genau, diese C20, 32. Wie die heißen, ähnlich wie beim Saturn. Ich glaube, ich ganz genau die. Das Problem ist, glaube ich, zusätzlich, wenn du dann speziell diese Torx-Schrauben hier dann hast, die mit dem anderen Gewinde da sind, wenn du die aufmachen kannst, die sind verlötet innen drin, die Batterien. Das heißt, man müsste zumindest ein bisschen löten können, damit man leicht die Dinger... Ja, ich glaube, die sind wirklich nicht angesteckt, sondern... Ich habe, glaube ich, zweimal ausgetauscht und ich bin der Meinung, die kommt man einfach so rausklippen. Aber sind nicht die Schrauben schon mal sehr schwer rauszubekommen, diese Torx-Schrauben? Nö, wenn du den richtigen Schraubenzieher dazu hast. Also jetzt im Baumarkt bin ich so abgedriftet. Ich hatte eigentlich noch einen Mother-Joke, aber den lasse ich dann jetzt, ne. Und wir haben das früher auch immer gemacht, um die aufzuschrauben, haben wir immer diese Big-Stifte gehabt. Ja. Da hatten die immer warm gemacht, dann reingedrückt, dann erkalten lassen und dann die Dinger wieder rausgedreht. Das war mal eine Frickelarbeit, aber so ging es am einfachsten. Ja, ich will jetzt auch nicht alle Module hier einmal einstecken und reingucken, ob meine Spielstände noch da sind, weil da wäre ich wahrscheinlich ganz traurig. Weil das allererste Spiel, wo bei mir die Batterie versagt hat, war Mario Paint. Ich glaube, weil das auch überstrapaziert wurde. War der Game One-Film weg dann? Da war der Game One-Film leider weg. Mario Tut mir Pain. Leid, ich wollte eigentlich gerade noch rausrechnen. Was? Mario Paint. Achso, Paint. Ja. Ich hab lustige Sachen bei Mario Paint angestellt. Ich habe so eine Mortal Kombat-Szene gemacht, ne, wie die auf der Brücke unter dem Mond sind. Und dann hat der eine ihn dann in zwei gehadoken. Was hat Trant denn damit letztens noch gemacht? Oder war Budi? Nee, Budi hat das gemacht beim Ausgegraben, hat er doch damit stimmt, umgebaut. Da hatte, ne? Stimmt, wir hatten ja Mario Paint, Budi hat das ausgegraben. Ja. Also Trant hat, glaube ich, einen Song gemacht da drauf. Was war denn das? Take My Breath Away? Nee, ja, so Trant hat Take My Breath Away. Was hat er denn gemacht? Oh Gott, welcher... Thank you. muss immer die ganze Zeit, weil du mir dieses, was war das noch? Das Danger ich, Zone, nee, was war das? Mega Man X3. Blow some shit away. Ja. Blow some shit away. Wie bitte? Mega Man X3 für Super NES kostet 400 Euro. Beim Super NES. Ja, die Mega Man X sind generell. Ja, aber nicht das so ist der Preis, den sie haben wollen, nicht der, den jemand dafür bezahlt. Ja, das ist leider auch ein bisschen ein Problem. Man kriegt eigentlich viele Spiele, aber es gibt unheimlich viele Spiele sind in Händen weniger Händler, die sehr, sehr große Bestände haben bei den üblichen Plattformen wie eBay und Co., die auch sehr extreme Preise dann aufrufen. Die versuchen einfach mal, okay, das Spiel, theoretisch würde eigentlich keiner jetzt 400 Euro für einen Mega Man X rausgeben, aber ich pack's trotzdem mal rein. Es kostet ja keine Gebühren bei Amazon oder sowas. Ne? Und manchmal gibt's tatsächlich welche, die das dann auch dann ausgeben anscheinend. Ja, aber es ist schade speziell, dass dann nicht nur wirklich richtig seltene Spiele, sondern auch mal Klassiker dann auch wirklich so hoch im Preis steigen. Also Earthbound, dadurch, dass es zum Beispiel das nicht als Download-Version eben gibt für Virtual Console, du zahlst dich dumm und dämlich, wenn du Ninja das richtig Warriors spielen willst. $49,99. Top-Zustand. Das ist auch viel zu teuer. Aber modullos oder was? Modul. Ja, aber ohne Verpackung, lächerlich. Ja, das ist auch so schwer mit den Pappverpackungen, die finde ich zwar schicker als diese Plastiksachen vom Mega Drive, aber du hast nur noch seltene Fälle, wenn du nicht selber die Dinger im Schrank gehabt hast, dass du noch ein Spiel bekommst, was gut erhalten ist, ne? Wo das Handbuch noch einigermaßen komplett ist und nicht zerfleddert und niemand seine Codelisten hinten reingeschrieben hat und die Einkaufsliste für Mama. Ja, das Schlimmste sind immer die Module schon, die Kids alle beschriftet haben mit ihren Addings, dann vorne ihren Namen drauf geschrieben. Oh ja, ich hatte auch mal welche, wo vorne das Label so halb abgerissen ist, ne? Ich frage mich, wie sowas passiert. Also, ob da mal ein Hurricane durchs Haus ist. Ich glaube, das Hurricane heißt Klein Johann. Ne? Und der hat einfach keine Manieren. Hatte ich da eigentlich die Geschichte erzählt mit der Tauschbörse schon mal? Mit dem Modul? Was hast du gemacht? Ein Freund von mir hat ein Modul gekauft und hat dafür super viel Geld ausgegeben. Hast du also reingesteckt und da war halt kein Widerstand. Hast dann rausgeholt und dann haben die Leute wirklich die Platine rausgepackt und gegen Pappe ausgetauscht. Und das Geilste ist, die Pappe haben sie noch mit einem goldenen Stift bemalt, als ob da Leiterbahnen drauf sind. Das kann aber nicht sein, doch, oder? Und der war so fertig danach. Das war irgendwie auch noch ein Spiel, was relativ teuer war. Und er hat halt nicht reingeguckt bei der Börse und hat da nicht drauf geachtet, hat nur gesehen, Modul ist drin und so weiter. Und als er es reingesteckt hat, schon gemeint, aber erstmal das Geile ist, jeder normale Verbrecher, sag ich jetzt mal, hätte einfach nur die Platine rausgenommen. Nein, die waren noch so geil, dass sie auch noch aus Pappe und mit diesem Goldstift das bemalt haben. Ja. Das war unglaublich. Wenn wir mal fragen, sagen, wie habt ihr die Module aufbekommen? Kann ich mal einen Schraubenzieher mal haben? ja, kriminelle Energie. Ja, auf der Hamburger Tauschbörse, die war sehr... Secret of Mana und Secret of Evermore hatte ich, ja, Secret of Mana auch bei den Rollenspielen nochmal eingetragen. Da hat Eli nämlich vorhin drauf geguckt, weil er nicht wusste, was es ist, richtig? Ja. Ich wusste, was es ist. Also ich habe erstmal nur es von hinten gesehen und dann ist mir schnell bewusst geworden, als ich den doofen Köder gesehen habe, was es ist. Fabian, gib uns nochmal deine Meinung zu Secret of Mana und Evermore, weil wir schon. Also Evermore habe ich auch, ich glaube, Mana ist bestimmt auch schon mal hier besprochen worden in irgendeinem Podcast, dass es ziemlich cool war. Mhm. Evermore war so ein Nachklapp für Europa, glaube ich, speziell angefertigt und auch für Amerika gab es, glaube ich, auch. Was mir aber sehr unsympathisch war, weil es war das ganze Fantasy-Setting, so dieses typisch bunte, war ein bisschen reduziert und es war etwas düsterer und hatte so auch leicht futuristische Elemente. Hat es nicht auch so ein bisschen Zeitreise geblödelt mit drin, dass man in der Steinzeit irgendwie auch ist? Ja, du warst dort in einer Art, nennen wir es mal Traumwelt, die dort gewesen ist und du bist mit deinem Hund durch verschiedene Epochen gereist. Da warst du mal im antiken Griechenland und mal in so einer Renaissance-Umgebung, mal in der fernen Zukunft auf einer Raumstation. Und wie du gesagt hast, Fabian, es war so ein Nachklapp und so ein recht schwach nachgemachte Version von Secret of Mana. Wir haben in den Comments, glaube ich, damals schön auf den Deckel bekommen, weil, wie könnt ihr sagen, dass Secret of Evermore schlecht ist? Ich würde auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist einfach, man sieht offensichtlich, wo es herkommt und was die Inspiration war. Und mir persönlich war es einfach relativ unsympathisch. Auch der Junge mit seinem Hund, ich weiß nicht, das hatte nicht diesen Zauber, den einfach Secret of Mana hatte. Ich fand, es ist kein Totalausfall oder so, man kann das sicher spielen. Doch. Aber mich hat es damals überhaupt nicht irgendwie umgehauen. Also ich würde tatsächlich in die Richtung schlecht dann gehen, weil ich habe es vor ein paar Jahren nochmal gespielt, um meine Meinung nochmal aufzufrischen, weil ich fand es damals okay, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe, aber es hält leider nicht wirklich der Zeitstand. Das Spiel selbst ist sehr unbalanciert, teilweise richtig schwere Gegner und die Steuerung kommt nicht so richtig hinterher. Wie du gesagt hast, Fabian, es ist unsympathisch tatsächlich, ne? Das Design von den ganzen Leuten und der Umgebung, sowas ist dort nicht so toll. Das Einzige, was richtig gut war am Spiel, war tatsächlich die Musik, falls wir das damals noch nicht erwähnt haben. Die hat Jeremy Soule gemacht, ein bekannter Ami-Komponist, und die ist echt super stimmungsvoll und auch mal ein bisschen anders als das, was du sonst vom Super Nintendo hörst, auch wenn die auch trotzdem cool sind, die ganzen Sachen aus Japan. Werde ich bestimmt auch irgendwann nochmal hier oder nach einem Medley am Ende nochmal ein bisschen was verbauen, aber Secret of Evermore hat zumindest echt tolle Musik gehabt. Mana selbst, ich fand Mana gut damals, im Multiplayer besser als im Singleplayer, weil die KI mich total abgenervt hat irgendwann mal. Kann ich da mal fragen, ich wollte es auch immer machen, ich fand es immer super geil, die Idee mit Kumpels zu zocken und so, aber kam es jemals zustande, dass ihr es wirklich im Multiplayer gespielt habt? Dass ihr dann Leute zu zweit, da hatten, nicht zu dritt. Zu dritt auch. Ja, stimmt, da brauchte man auch noch einen Multitap dann. Ich habe das mal zu zweit gespielt, aber ich habe es, glaube ich, nie in einer Dreispielerrunde mit irgendjemandem je gespielt. Daran, dass du keine Freunde hattest. Vielleicht auch daran, aber es war einfach keine so. Keine coolen Freunde, die nicht weiß ich nicht, haben. Du konntest ja auch nicht zusammen anfangen, weil am Anfang hattest du nur einen Charakter. Es dauerte eine Weile, bis alle drei Charaktere da waren. Und es hat sich dann irgendwie dann leider nie so ergeben. Vielleicht sollte man das heute nochmal machen. Hatten wir nicht mal ein Video aufgenommen, wo das hier auf der Website passiert ist? Oder ist das jetzt alles so in Diskussionen mal passiert? Ne? Wir sollen irgendwann mal Secret of Mana zu dritt spielen. Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwann drüber gesprochen. Irgendwann wahrscheinlich schicken uns jetzt gerade in dem Moment die Leute, die es hören, dann 1000 Links, wo das schon längst auf der Webseite online gegangen ist. Wer soll es denn gemacht haben? Budi spielt. Sebastian in seiner Freizeit. Genau, Budi hat alle drei Charaktere nacheinander aufgenommen und dann zusammengeschnitten. Letztes Mal, Marc, haben uns im Rollenspiel-Podcast noch die Leute kurz angemault, weil Nein. wir, wie haben wir Super Mario RPG vergessen Total können? Total, nachdem er zu Ende war, ist mir das eingefallen. Ich glaube, hatte ich dich nicht noch angerufen sogar? Deswegen? Ja, genau. Oh Gott, nein, wir haben es vergessen. Ärgerlich. Ich habe es erst nachher spielen können. Ich habe das damals nicht gehabt, vor allem, weil es ja auch Probleme mit dem Importadapter gegeben hat, irgendwie, dass er nur alle Jubeljahre mal funktioniert, wenn du das Spiel spielen willst. Ja. Kooperation zwischen Nintendo und Squaresoft, wo tatsächlich auch mal ein Third-Party-Hersteller dann die Mario-Lizenz verwursten konnte damals, als eines der ersten Beispiele. Und ein isometrisches Mario-Rollenspiel mit Render-Optik nach Donkey Kong Art, ne? Wenn man es so zusammenfassen will. Du hast es damals gespielt? Nee, konnte ich auch nicht. Ich hatte ein US-Super Nintendo und da lief das nicht drauf, das Modul. Auch nicht mit dem Adapter und so weiter und so fort und auch nicht mit dem Umschalter. Er hat das halt sofort registriert, dass es kein US-Modul ist und deswegen konnte ich das nicht spielen. Es gab doch eine US-Version dann. Hast du auch nicht gehabt. Die hatte ich aber nicht. Die hat aber auch kaum funktioniert mit europäischen Adaptern. Ja, aber wenn er SNES hatte, dann hätte es ja funktioniert. Nee, ich glaube, das hatte was mit dem Umbau nachher zu tun, dass er das immer wusste, dass du halt da irgendwie dran manipuliert hast. Achso, du hattest es umgebaut für japanische Spiele oder für PAL-Spiele? Ja, genau. Und ich einen Chip drin. Okay, er hatte damals auch noch... So ärgerlich gewesen. Ich habe es auch noch zu Hause. Ich habe aber auch jetzt schon... weiß gar nicht, ob es läuft auf dem umgebauten Gerät, was ich habe. Ich glaube, das habe ich nie ausprobiert. Ja, ich glaube, ich habe nie so weit reingespielt in das Super Nintendo Super Mario RPG, dass ich es jetzt vernünftig beurteilen kann. Es schien mir ganz nett. Ich glaube, der Humor ist auch schon da gewesen, der sich später in anderen Mario-Rollenspielen dargestellt hat. Aber für mich gibt es auch kein Mario-Rollenspiel, was über das allererste Paper Mario hinwegkommt. Also so gut auch... Oh. Mario und Luigi, das auf dem GBA das erste war auch sehr gut. Ja, aber also lange nicht so gut wie Paper Mario. Ja, um also dann da können kurz wir, können wir, glaube ich, also, auch lange diskutieren. Ich konnte es auch erst deutlich später spielen, wegen der beschriebenen Kompatibilitätsprobleme, aber für mich war das im Vorfeld eigentlich so, habe ich mir das, war es für mich die optimale Kombination aus allem, was ich geil fand, weil Square für mich seit Final Fantasy 3 irgendwie ganz weit vorne war und dann noch Mario dazu, da habe ich echt gedacht, das muss das Mörder-Superspiel sein. Und als ich irgendwann gezockt habe, das war schon okay, aber es war halt weder so lustig und spritzig und auch, die sind ja auch ein bisschen actionreich, also actionreich in Anführungsstrichen gewesen, Spiele, die Paper Mario und Mario Luigi Spiele, weil sie auch so Geschicklichkeitselemente hatten. Das war das nicht, das war ein relativ konventionelles Rollenspiel. Ich glaube, ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen war, dass man halt auch die Gegner vorher schon gesehen hat. Aber es war nicht der Oberknaller, also irgendwas, weiß ich nicht. Damals hat dann das auch ein bisschen stutzig gemacht, weil man kannte Mario halt von allen möglichen Genres, aber dann noch Rollenspiel, das war irgendwie so, okay, passt das jetzt überhaupt? Aber ich glaube, wie man jetzt sieht, passt das ja doch. Ja, ich glaube, viele Leute hat damals auch die Tatsache einfach geflasht, dass du ein Rollenspiel mit Mario dort hast, mit dieser Render-Optik. Da war das eigentliche Spiel fast schon ein bisschen sekundär, ob es jetzt der große Klassiker ist oder nicht. Ja, aber auch die Grafik war dann nicht so toll. Also auch wenn das diese Render-Optik war, es sah schon gut aus, aber es hatte nicht so diesen Stil auf jeden Fall gehabt, fand ich. Ich fand es auch ganz gut. Und vor allem, was ich daran verlockend fand, war, dass es halt Square und Nintendo quasi, also dass Square sich das Nintendo-Maskottchen nimmt und daraus ein eigenes Spiel macht, das fand ich schon, weil zu dem Zeitpunkt war auch Square so heilig, dass man gesagt hat, okay, was die rausbringen, das ist, also gerade wenn Square ein Rollenspiel rausgebracht hat, hast du es fast blind gekauft. So, das war fast wie so ein Gütesiegel. Das stimmt. Ein paar Leute hatten uns auch noch beim Rollenspiel-Podcast geschrieben. Natürlich haben wir damals nicht über die vielen Fanübersetzungen dort gesprochen, aber wir haben uns primär ja auch auf die Sachen konzentriert, die wir auch damals richtig spielen konnten. Natürlich wurden etliche Sachen auf dem Super Nintendo nachträglich als ROM übersetzt von Leuten privat, die man dann auch nur in Japan gesehen hat. Tales of Phantasia, das Dragon erste Spiel, Quest, die diversen Dragon Quest Spiele, 4, 5 und 6 hat es gegeben. Star Ocean, das allererste, wurde übersetzt, auch das größte Modul auf dem Super Nintendo mit 48 Megabit, wenn ich mich nicht irre, was auch nirgendwo rausgekommen ist. Aber das sind eben solche Sachen, die wirklich dann du auch erst viele Jahre nachdem sie rausgekommen sind, wirklich hattest erleben können und so ganz in unsere Nostalgie-Schiene hat es nicht ganz reingepasst. Ich tue mich auch schwer damit, das mag den Leuten jetzt ein bisschen Unrecht tun, weil es da sicherlich sehr gute Übersetzungen gibt, aber ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das wirklich das Spiel gewesen, was die Entwickler damals gemacht hätten, wenn ich jetzt ein Spiel spiele und das hat dann irgendwie ein Fan zusammen gezimmert, diese Übersetzung, weil das einfach nicht das gleiche ist wie ein Spiel, wie es damals rausgekommen ist, so wie es die Entwickler dann haben übersetzen lassen. Also ich weiß nicht, was ihr meint, das ist ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich jetzt irgendwie meine, aber es ist so ein psychologisches Ding. Das ist einfach nicht original, dieses Spiel, sondern ja, es ist das. Ja, weil man seine eigene Nuance dann praktisch ja, mal klar, mit reinnimmt. Ja klar, ich meine, das ist ja total subjektiv gefärbt dann durch die Art und Weise, wie Leute das übersetzt haben. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, ist für mich nicht also das Gleiche. Ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall, vor allem weil viele der Übersetzer, die dann natürlich einen super Aufwand machen und dafür auch kein Geld verlangen und alles, hey, das weiß ich sehr wertzuschätzen, nur viele von denen sind dann eben übersetzen und lokalisieren nicht, sondern machen so eine rein schriftliche Übersetzung und dann passen sie die Gags nicht an oder die machen das nicht so verständlich. Auf einmal hast du ein sehr wörtlich übersetztes Spiel, was im Englischen oder Deutschen nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Ja, das Beispiel hattest du doch auch gebracht beim Rollenspiel-Podcast, weil es war noch was einfach genau, so... Genau, Chrono Trigger gibt so eine Literal Translation, wo dann eben wirklich von Spirit Beasts und Ozzy, Flea und Slash, drei Gegner, die im Spiel gewesen sind, im Japanischen heißen, glaube ich, Ketchup Mayo und Sojasauce oder sowas. Und der Gag ist nicht so lustig, wenn die nicht so Rockstars sind und sich dann auch so geben später. Also es sind so solche Sachen, da kann ich nachvollziehen. Es gibt einige Fernübersetzungen, die wirklich gut gelungen sind. Hier, wir hatten im Adventure Cast drüber gesprochen, sowas wie Police Nauts ist großartig übersetzt, aber ein Großteil fühlt sich eben dann nicht ganz so an, das wäre nicht ganz die Intention gewesen, wenn es hier als Spiel in Europa und in den USA rausgekommen wäre. Es gibt ja auch noch so Spiele wie die Romancing Saga, die ja auch, glaube ich, nie in USA und auch also nie auf Englisch erschienen sind, oder? Die sind auf nie Englisch auf Englisch erschienen. Die Nachfolger auf der PlayStation 1, Saga Frontier 1 und 2, sind rausgekommen. Romancing Saga war so die nebenan Rollenspielserie von Squaresoft, damals in Japan gewesen. Akitoshi Kawazu, glaube ich, hieß der Kerl, der hat Final Fantasy 2 verbrochen. Das allererste, was dann Final Fantasy 2 ist doch nicht schlecht. NES Final Fantasy 2, so. Nicht das auf dem Super Nintendo. Das hatte so ein komisches System, wo die Leute sich nur aufleveln, wenn sie sich selber schlagen und solche was? Komischen. Ja, du hast dort nicht durch Erfahrungspunkte klassisch nur aufgelevelt, sondern musstest zum Beispiel Schaden erleiden, damit deine Defense steigt. Und was Leute dann gemacht haben, war sich selbst gegenseitig zu hauen in den Kämpfen die ganze Zeit. Und die Saga Frontier und die Romancing Saga Spiele hatten alle immer ein bisschen so strange Auflevel-Konzepte. Es gibt auf der PlayStation 2 Ultimate Saga oder irgendwie sowas. Das ist eins der merkwürdigsten und verdrehtesten, komischsten Rollenspiele gewesen, das ich hier vor die Flinte bekommen habe. Das war so ein eigener Geschmack. Die Romancing-Saga-Dinger sahen immer gut aus, aber ich habe die zu wenig gespielt, um jetzt ein Urteil darüber abzugeben, ob es sich auch gelohnt hätte, die zu zocken. Die haben auch schöne Soundtracks gehabt, das weiß ich noch. Was war Romance of Three Kingdoms? Das gab es auch noch. Ja, aber das war ein Strategiespiel von Koei. Ja, gab es auch auf dem NES und auch heutzutage. Ist das nicht Nobunagas Ambition? Nobunagas Ambition, genau, später, oder Kessen, glaube ich, gab es dann auch Ableger. Mit Pokémon zusammen demnächst. Stimmt, genau, Pokémon und Nobunaga. Pokémon X Nobunagas Ambition für den DS, ey, was die komischste Kombo, die es dort auch gegeben hat. Eine Sache, die ich auch gerne reinschmeißen würde, Bahamut Lagoon, ein Strategie-RPG auf dem Super Nintendo mit echt sehr, sehr schöner Grafik, quasi so ein inoffizieller Nachfolger von Front Mission, kann man fast sagen, ein bisschen. No? Ach, du hast es auch da, Marc? Nee, Front Mission habe ich letztes. Aber Front Mission hast du. Die polnische? Was? Nein, Front Mission. Ach so. Nicht die polnische von. War bei Hamlet Lagoon nicht das letzte Spiel von Square sogar, was sie gemacht haben für Nintendo? Das kann durchaus sein, ja. Front Mission, sehr schön, das müssen wir auch mal. Das ist mein einziges, das habe ich auch als japanische Version noch zu Hause, weil das erst mit dem DS dann übersetzt wurde. Ist das nicht eher so Fire Emblem-mäßig? Ja, Front Mission kann man. Ja, Fire Emblem, es hatte die isometrische Perspektive gehabt, also mehr so Vandal Hearts oder Final Fantasy Tactics und später, das waren so die Proto-Versionen davon. Eines der ersten Spiele, die auf die Art dann funktioniert haben. Front Mission auf dem DS gibt es eine Übersetzung. Gun Hazard ist der 2D-Sidescroller, glaube ich, ne? Den es aus der Serie gegeben hat, wo du mit einem Mecha dann links und rechts rumgelaufen bist. Auch Musik von Mitsuda, der auch Chrono Trigger später vertont hat. Das sind alles eigentlich sehr schöne Spiele und Artwork von hier Yoshitaka Amano, der die Final Fantasy Spiele gemacht hat. Also auch einige der schönsten Packungen, finde ich persönlich. Ach, noch mal ein Bild von Gregor. Ich weiß nicht, wo er sein Handy hingelegt hat. Wo habe ich denn mein Handy hingelegt? Wahrscheinlich irgendwo hier zur Seite, damit ich's dann. Vielleicht ist es auch unter deine Beine schon gerutscht. Ach ja, mal gucken. Nee. Ich habe mich versteckt hier irgendwo. Läuft denn die Aufnahme noch? Mach doch. Ach, wir finden das und wir machen später ein Foto. Na gut. Zum Beispiel hier. Also. So, Rollenspiele, glaube ich, brauchen wir nicht viel mehr zu sagen. Ich habe hier noch notiert, wo sind wir? Sportspiele. Oh. Ede, du hast ja noch kurz online gebracht ein kleines Special über Fußballspiele. Die Geschichte der Fußballspiele jetzt passend zur EM, wo wir gerade aufzeichnen. Ich habe natürlich auch damals sehr gerne Sportspiele auf dem Super Nintendo gespielt, unter anderem die Fußballspiele und International Superstar Soccer Deluxe oder ja, das erste und die Deluxe-Version waren zwei meiner Lieblingsfußballspiele auf dem Super Nintendo gewesen. War auch damals schon das Beste eigentlich so. Also ich fand eigentlich alle anderen Fußballspiele. Also was mir ein bisschen Spaß gemacht hat, war Striker, weil es einen geilen Hallenmodus hatte. Ja, World Cup Striker, genau, ja. Was ich scheiße fand, war halt das Super Soccer, was irgendwie direkt am Anfang kam, genau wie Super Tennis und so, die waren alle irgendwie nicht so geil. Die FIFA-Sachen, also die EA-Spieler haben ja eh auf dem Super NES alle meistens gesackt und die waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch so isometrisch und so, das war irgendwie auch nicht so meins. Was war denn der große Unterschied zum Mega Drive? Also ich habe die auf beiden gespielt. Die haben geruckelt. Auch nicht warum. Die NHL-Spiele waren alle auf Mega Drive immer besser. Das Einzige, was wirklich schon auch auf dem Super NES gut war, war International Superstar Soccer. Ja, wobei ich da finde, wenn man das heute anguckt, das kannst du kaum noch spielen, weil die Kamera ist so extrem nah dran, da weiß man gar nicht mehr, wie man das ernsthaft zocken konnte. Die Perspektive ist irgendwie, man kann gar nicht wissen, wie die Kamera da eigentlich sein müsste, die ist ein bisschen erfunden, Ne? Aber zur damaligen Zeit, verglichen mit sehr, sehr vielen anderen Spielen, ich habe auch World Cup Striker sehr exzessiv gespielt, also speziell dort auch den Hallenmodus, aber ISS und speziell in der Deluxe-Fassung war es eben das Spiel, was ich und meine Kumpels wirklich bis zur... Ja, das war schon cool, es hat auch so Sprach... ich weiß, was du sagen wolltest. Du weißt, was ich sagen wollte. Es hat auch coole Sprachsamples gehabt, irgendwie, wenn Tore gefallen sind, der Ball ausgegangen ist oder irgendwelche Standardsituationen waren. Kannst du noch den Okocha-Trick machen? Ich weiß gar nicht, wie die Steuerung geht, ehrlich gesagt. Ja, es war, bin ich auch immer gern zum Tor gelaufen, du weißt ja, speziell Ede, weißt du, der gute Okocha-Trick mit dem Fußball mit der Hacke über den eigenen Kopf schlagen, damit er über den Torwart noch rüber geht. Es gab einen ganz fiesen Trick, weil du konntest in dem Spiel von vorne grätschen, ohne dass es einen Foul gab. Und dann konntest du immer, wenn du alleine aufs Tor zugelaufen bist, und da war noch ein Abwehrspieler, konntest du den anpassen. Dann hat er den Ball gehabt, dann hast du ihn gegrätscht, hast den Ball wieder hin, warst hinter ihm, konntest alleine aufs Tor zulaufen. Das was für riesige Tore das da auch sind. Ja, das ist schon absurd, wenn man das heute sieht. Man hat sich irgendwann dann so auch eigene Tricks zurechtgelegt. Also zu der Zeit, ich habe es im N64-Podcast ja ausgeführt, aber mein Lieblingsfußballspiel ist immer noch N64 sind super. Das hat natürlich nichts mit der Spieltiefe von späteren Fußballspielen, von wegen Pro Evolution Soccer gemeint oder den heutigen FIFAs, aber für mich hat es so richtig diesen Action- und Fußballaspekt gut zusammengefasst. Ja, und vor allem, ich meine, guck mal, das habe ich jetzt hier irgendwie eben reingemacht und du kannst es 20 Sekunden später stehst du auf dem Feld und spielst, wenn du bei FIFA noch irgendwie erst alle gucken müssten, ob auch alle 37 Steuerungsoptionen auf manuell oder semi-manuell gestellt sind. Es war halt einfach eine andere Art von Fußballspiel. Hat auch noch ein bisschen was Arcadiges und was interessant war dieser Modus, wo man Spiele, die sozusagen einen bestimmten Stand haben, also der steht 3-2, du hast noch zwei Minuten Zeit. Das war auch cool, und das war total fordernd und motivierend auch, dass man dann probiert, das Spiel noch irgendwie sozusagen die Geschichte umzuschreiben, das Spiel zu drehen. Stimmt, das war schon sehr cool, dass du da reale Szenarien hast, die du dann nochmal, die sind ja später von den ISS-Spielen auch ein Standard geworden, ne, dass du das dann auch in anderen Spielen dann ausführen kannst. Fußballmäßig, ISS war natürlich damals mit eins der besten. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Champions World Class Soccer. Oh, da gibt es so eine lustige Geschichte zu. Ja, willst du sie erzählen? Nein, mir ist das unangenehm, du willst diesen Fäkalhumor, dich nee, dann nicht... Nee, da stehe ich drüber. Das Spiel habe ich mir damals tatsächlich sogar gekauft, aber ich habe erst nachträglich gemerkt, dass es das Spiel ist, von dem ich vorher gelesen hatte. In Deutschland war es von Sepp Maier promoted, du hast also sein Gesicht vorne drauf gehabt, der noch seinen Daumen so hoch gezeigt hat und Champions World Class Soccer hat einen ganz berühmten Übersetzungsfehler. Wenn du unentschieden ein Spiel gespielt hast und dann es zum Elfmeter gekommen ist, ist es nicht zum Elfmeterschießen gekommen, sondern zum Elfmeterscheißen. Ja, das heißt, es stand dann tatsächlich Elfmeterscheißen. Das war noch das Größte. Ich frage mich, ob die Entwickler damals selber dann auch gelacht haben, als sie es gesehen haben im fertigen wahrscheinlich, Spiel. Wahrscheinlich. Ne? Also wenn, ich denke mal, es ist wahrscheinlich irgendwo in England oder so entwickelt worden. Sonst hätte das wahrscheinlich jetzt gar keinen mehr interessiert und das würde jetzt auch nicht genannt werden, wenn das nicht diese fantastische Übersetzung hätte. Stimmt, die haben sich so vielleicht ein Denkmal für die Ewigkeit erschaffen. Ja, genau. Niemand in jedem Super Nintendo Podcast erwähnt. Stimmt, niemand kann sich dann noch an Fire irgendwas, Soccer oder sowas, dann gab es natürlich auch etliche andere für das Super Nintendo, aber das sind so die Sachen, die sich dir ins Hirn dann reingegraben haben. Ein Sportspiel habe ich geliebt auf dem Super NES, allerdings weiß ich nicht genau, wie es heißt, ich habe es immer Konami Baseball genannt. Mit diesen dicken, typischen Konami, von denen gibt es, glaube ich, mehrere Sportspiele sogar noch. Ja, wie heißt denn das? Kuchin Pro irgendwas? Du weißt schon Pro mal, als Japaner. Pro-Yakyo irgendwas. Also das heißt, dieses Pro Baseball, das gibt es heute noch mit diesen großen Bubblehead. Genau. Aber es gibt es nicht mehr. Da gab es auch die Euro-Version von japanisch gespielt. Genau, ich habe damals sehr gerne Baseball gespielt. Also ich habe sowohl Hardball 3 auf dem Mega Drive gern gezockt. Ken Griffey Baseball war sehr geil auf dem Super NES. Und eben das Konami Baseball. Und das Perfekte an diesen Baseball-Spielen ist, dass dieser Diamond beim Baseball quasi genau exakt passt zu der Pad-Belegung, also zu den Knöpfen auf dem Joypad, dass halt jeder Knopf auf dem Super NES-Pad ist quasi eine Base beim Baseball. Und Baseball ist ja eigentlich also recht simpel zu verstehen, das Spielprinzip, macht aber total süchtig, so wie Golfspiele oder so. Wenn man da Bock drauf hat, ist nicht jedermanns Sache, aber dann kann man da schon eine ordentliche Stundenzahl mit verbringen. Das haben wir dann auch immer zu zweit gespielt oder so. Also die Baseballspiele sind echt geil. Hattest du das japanisch? Ja. Okay. Ja, das kann ich wahrscheinlich auch nicht dran erinnern. Ich habe auch Baseball habe ich auch ganz gerne gespielt, aber erst zur Saturn-Zeit. Es gab dann aber auch für Super Nintendo noch ein anderes cooles Baseballspiel, dieses Ken Griffey Jr.'s Baseball. Das war hab auch cool. Habe ich gerade schon gesagt. Ja. Achso, ich habe dir jetzt gar nicht zugehört. Das macht ja nichts. Du zockst aber das ja war auch gut. Man muss ja auch konzentrieren. Wie hässlich World Class Championship Soccer auch ausschaut. Wie unglaublich langsam ist vor allen Dingen. Also wir haben gerade zum Vergleich vorher International Superstar Soccer Deluxe geschaut. Das hat noch eine passable Super Nintendo Optik. Wie es aussieht, als ob der Torwart so Pushen anhat. Ja, und auch hier das Verhältnis, das Tor ist ungefähr 7 Millionen Mal größer als bei anderen Spielen dann später. Erinnere mich ein bisschen, wie ist es auf der PlayStation 1? Goalstorm, so das allererste bevor es dann zu Pro Evolution Soccer geworden ist, es hatte auch Tore, die gingen ungefähr 3 Kilometer weit. Und die Figuren hatten so Ballonköpfe, glaube ich, das waren so die ersten Polygon-Fußballspiele. Ja, stimmt. Und Konami hatte dafür, glaube ich, We Will Rock You lizenziert. Das war echt eine ganz schlimme Zeit, so Frühphase PS1. Weitere Sportspiele auf dem Super Nintendo, Golf hattest du kurz erwähnt, ich habe sehr gern PGA Tour Golf auf dem Super Nintendo gespielt, hatte ich damals ja auch schon auf C64 und alten Konsolen habe ich auch gerne die alten Golfspiele gespielt, so Leaderboard auf dem C64 dann gehabt und PGA Tour Golf war eine gute Version für das Super Nintendo gewesen. Ich wollte immer PGA 3 fürs Mega Drive haben, habe es aber nie gefunden hier, deshalb habe ich lange Zeit dann das gespielt. Footballspiele, ich will jetzt, ich will Fabian guckt schon da. Nein, ich finde das ja interessant, weil ich es nicht so nachvollziehen kann. Marc kann es wahrscheinlich am ehesten, weil du bist ja auch heute noch großer Football-Fan. Ja, aber erst geworden, später. Also ich konnte dem damals auch nicht so viel abgewinnen. Ich war in den 90ern American Football-Fan. Also ich habe mir sehr gerne die Spiele dann angeschaut und auch selber gespielt. Wo liefen denn in den 90er gerade American Football-Spiele? Auf dem DSF liefen die damals. Na, und es gab jeden Montagabend gab es nochmal die Zusammenfassung des Spieltags und dann auch noch dann die Playoffs, wenn es später gewesen ist, in Richtung Super Bowl. Also und auch Premiere teilweise sogar mal ein frei empfangbares Spiel. Sonst immer im Schatten dann und dann wie so eine Radioübertragung hören. Darf ich kurz eine Frage einstreuen? Ja. Wie ist Persona 4? Persona 4 ist sehr gut. Okay, also ist eins meiner Lieblingsrollenspiele auf der PS3. PS2? PS2, Entschuldigung. PS3 mit der Backkompatibilität habe ich gespielt, deshalb. Nee, ist echt gut. Ich freue mich auf die PS Vita-Version. Und Dragon Quest 8 hast du mir noch geliehen seit 2 Jahren. Ne? Du hast es noch bei dir herumliegen seit so 2 Jährchen. Auch eines der besten auf der PS2 gewesen. Gut. Was dann nicht erreicht wurde durch spätere Teile. Ja, ey, ich habe damals auch die Football-Spiele selbst gern gespielt. Madden 94 war recht groß gewesen auf dem Super Nintendo. Aber ich habe tatsächlich NFL Quarterback Club von Acclaim, glaube ich, noch gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was da der Unterschied gewesen ist zu den Madden-Sachen her, aber ich habe die ein bisschen lieber gespielt. Und Lizenzen hatten die damals auch alle? Lizenzen, oder? Ja, die hatten Lizenzen. Eigentlich ist EA ja die Krake, die ganzen Lizenzen mal für sich dann verhandelt. Ja, aber das, auch wenn EA ist natürlich damals zu der Zeit groß geworden mit den Sportspielen, in den USA speziell durch Football und die NHL-Geschichten, aber es waren nicht die einzigen, die sich Lizenzen dann hatten erkaufen können. Die waren ja auch noch ein bisschen billiger damals. Ja, also das Milliardengeschäft wie heute ist es damals noch nicht gewesen, auch wenn sehr erfolgreich. Da konnten sie auch mal ein Acclaim leisten, sich eine Lizenz dazu zu holen. Acclaim war ja auch groß damals, die hatten ja viele große Sachen. Ja, stimmt. Ja. NBA Jam. Basketball auf dem Super Nintendo, neben den ganzen Simulationen, die es gegeben hat, von wegen NBA Live und wie die alle gehießen haben, das große Spiel und auch mit eins der besten von Acclaim, natürlich NBA Jam. Das haben damals in der Spielhalle haben das meine ganzen Freunde und ich immer gespielt und das war der Grund für viele, sich wirklich ein Super Nintendo zu kaufen, als das Spiel rauskam und das war so ein Millionenseller damals, war echt Wahnsinn. Das war wie Street Fighter 2, so ein Ding, wo du wieder ein Stück Arcade nach Hause geholt hast. Jeder hat das gezockt. Das, also selbst wenn man keinen Basketball macht, das zu viert fand jeder geil. Auch nicht vergessen. Das stimmt auch, ja. Also für ein Spiel, das eh schon Basketball, was als Sport an sich schon sehr dynamisch ist, nochmal aufgepeppt hat durch ein Two-on-Two-Gameplay und die ganzen übermenschlichen Moves und Special-Tricks und versteckte Sachen, hat es richtig wirklich auf die Spitze getrieben, was man damit anstellen kann. Und ich glaube, verglichen mit der Super Nintendo-Fassung, es gab es ja später auch noch dann für PlayStation der Version und vor kurzem nochmal ein Remake für die Wii, glaube ich, dann. Und für Xbox und PS3. Und für Xbox und PS3 dann später nochmal die Version dann rausgekommen. Aber so richtig zu der Zeit, Mitte der 90er, wo Basketball auch richtig reingehauen, wo die Bulls noch richtig erfolgreich gewesen sind. Ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass Basketball eben richtig abging. Jeder, die Nike-Schuhe hatte, die schwarz mit dem roten Dingsen. Air Jordan. Jordan, Pippen, Rodman und hier das große Bulls-Team von damals hat einfach hier richtig vom Leder gezogen, die Popularität von Basketball hierzulande, und da hat NBA Jam perfekt reingepasst. Super Nintendo-Fassung auch besser, glaube ich, als die später gekommen sind. Ich hatte es auf dem 32X tatsächlich später gehabt, die Tournament Edition. Was war denn bei der Tournament Edition anders? Die gab es zu Super Nintendo dann auch noch? Es gab eine Handvoll mehr Basketballer. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, was du konntest die Präsidenten spielen mit einem Trick, Bill Clinton und solche Leute. Du hast leider nie Michael Jordan, glaube ich, gehabt, weil er eine separate Lizenz hatte. Das heißt, du musstest dann mit Pippen spielen die ganze Zeit bei den Bulls und nicht mit Jordan selber. Aber mir fallen sonst jetzt nicht die Unterschiede zur Tournament Edition ein. Wahrscheinlich nochmal ein paar mehr Special Moves. Aber man kann, glaube ich, ruhig nochmal sagen, das Remake, was es jetzt gab vor kurzem, die haben erst einen Fehler gemacht und haben es als Vollpreisspiel rausgehauen für Xbox und PS3 und Wii, glaube ich, auch. Und dann gab es das jetzt nochmal als NBA Jam on Fire Edition, als Download-Spiel für relativ wenig Geld für Xbox und PS3. Und das ist richtig cool, das macht Bock. Auch die mobile Umsetzung jetzt für iOS-Geräte, ich weiß nicht, ob es für Android auch gibt, wahrscheinlich schon, ist auch ziemlich cool. Also macht echt Bock, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, wenn es der Wii-Version entspricht, die ich, glaube ich, damals das getestet habe. Die gleiche, nur in HD und ein bisschen schicker. Man kann es auf jeden Fall angucken, also wenn man noch auf diese Art von Spiel dann abfährt. Tennisspieler? Ich will noch ein Basketballspiel kurz sagen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt. Was ich auch toll fand, war dieses Looney Tunes Basketball mit Bugs Bunny und Daffy Duck und Co. Das war sehr ähnlich zu NBA Jam, hatte aber halt so typische Torten und explosive Extras und so ein Gedöns und hat echt Mario-Style. Viel Spaß gemacht. Ja, genau, es war so ein bisschen Vorreiter. Ich weiß nicht, gab es damals schon Mario-Sportspiele zur Zeit, als das rauskam? Was war denn da das erste? Gut, mit Kart hat es im Grunde genommen angefangen. Kart, ja, ich glaube, danach gab es lange Zeit. Oder so war dann ja, Mario Golf kam erst so 4-5 Jahre dann danach. Aber dieses Special-Dings, das ist halt so wie die spätere Mario-Spiele. Genau, also es war auch richtig lustig, aber ich glaube, es ist auch relativ selten. Ich habe das wenig mal das Originalmodul davon gesehen, wie das wirklich ausschaut, wie die Packung aussieht, aber ist cool, wenn man es irgendwo findet. Ich habe es leider nicht gespielt, aber es hört sich mal interessant an, um das mal nachzuholen. Ich will Tennis noch kurz einwerfen. Jimmy Connors Pro Tennis. Ja, genau. Jimmy Connors Pro Tennis. Oh, sehr gern gespielt. Total super gerne gespielt. Und ich weiß noch, damals habe ich. Man konnte es ja durchspielen, den Turniermodus sozusagen, und bis man dann Platz 1 der Weltrangliste war. Und wenn man dann ein Foto davon gemacht hat vom Fernseher, da habe ich irgendwie, glaube ich, ziemlich viel Bildmaterial verknipst und konnte man das hinschicken und hat dafür dann was gekriegt, und ich habe da auch was mitgebracht. Ich habe nämlich das damals gemacht. Du bist so verrückt, habe ich nicht gemacht. Crack, du Jimmy Connors, du. Ja, und das Geile war, das eine ist ein bisschen mitgenommen, das andere ist noch, jetzt muss ich jetzt hier rauswuseln, das andere ist noch ungetragen, die Cap. Nee, oder? Doch. Alter. Und das T-Shirt ist noch ungetragen. Und ich kann es jetzt nochmal auseinanderbreiten. Und wir verlosen das jetzt, oder wie? Wir verlosen das jetzt. Wow, das ist echt nett. Am Arsch. Schick bitte einen Screenshot, wie ihr diesen Podcast. Warte mal, aber was willst du denn damit? Ja. Warum willst du das denn noch behalten? Schau dir das an. Ja, weißt du, wie geil das ist? Du hast es noch nie ausgeklappt, oder? Nein, jetzt hätte es gleich zu Staub zerfallen müssen. Ja. Fantastisch. Ziemlich cool. Ja, schon. Das ist ein neues Facebook-Foto, wenn du das hättest. Aber das war für mich damals wirklich einmal diese Motivation, sowas zu machen. Das kannte ich halt damals nur von den Activision-Sachen, wo man diese Badges für gekriegt hat. Ja, stimmt, auf dem Atari. Und das war dann so ein Atari, Spiel, wo ne? ich dachte, okay, das mag ich total gerne. Da knipse ich jetzt mal ein bisschen rum, schicke das ein. Als ich das dann gekriegt habe, fand ich das ganz gut. War auch noch ein Schreiben bei, aber das habe ich dann halt nicht mehr gehabt. Aber die Cap und das T-Shirt, das musste ich einfach behalten. Ja, aber es ist sehr gut. Jimmy Connors war auch tatsächlich, cool. ist auch heute, finde ich, noch eins der besten Tennisspiele. Einfach in Richtung Spielbarkeit und Perspektive konnte eben sowas wie Super Tennis nicht mitkommen. Ich glaube, Final Match Tennis auf der PC Engine höchstens vielleicht noch. Das gab es ja dann auch noch für Super Nintendo, das heißt Smash Court Tennis. Smash Court Tennis, das habe ich auch gehabt. Das ist auch richtig cool. Das sieht halt sehr, sieht auf dem Super Nintendo fast ein bisschen zu Billo aus, weil es eher so PC Engine Look ist. Es ist aber spielerisch auch richtig cool. Aber Jimmy Connors ist, glaube ich, schon echt das bekannteste und insgesamt Final wahrscheinlich Match auch das Tennis Beste. Final Match Tennis auf der PC Engine war noch ziemlich gut. Das haben wir gerade gesagt. Und Smash Tennis hieß später dann die Super Nintendo-Fassung, ja. Ich habe mir hier noch Smash notiert, auch wenn es kein traditionelles Sportspiel in der Form ist, sondern mehr vielleicht so ein Action- und Reaktionsspiel, aber immer noch einer meiner Klassiker. Ich wollte es auch vor Urzeit mal für die Sendung ausgraben, oh ja, das ist wo toll. Es noch nicht dann dazu gekommen ist. Super Punch-Out. Geil. Super Punch-Out ist fantastisch, großartig. Ich finde es auch das beste Spiel aus der Serie, Super Punch-Out persönlich. Ich bin damals mit dem NES-Spiel tatsächlich nicht so richtig warm geworden, auch weil es natürlich nicht selbst... Ich habe Mike Tyson besiegt. Hast ihn besiegt? Man soll ihn angeblich nur auf richtigen Röhrenfernsehern besiegen können, weil auf den heutigen Displays ist das Timing muss so präzise sein, dass du es eben mit dem Delay nicht richtig sehen kannst, wann du zuhauen musst. Ja, habe ich gelesen zuletzt. Na gut, damals hatte ich einen Röhrenfernseher. Damals hattest du einen Röhrenfernseher und die Reflexe eines jungen Gottes. So sieht es aus. Jetzt ist ein halber junger Gott noch übrig. ein etwas älterer Gott. Aber Super Punch-Out war großartig, eben super Comic-Grafik, sehr, sehr ausgefallene Gegner, schöne Reaktionen, die man machen kann. Ich fand auch die Wii-Fassung, also die Wii-Fortsetzung auch ganz nett. Ja, die war auch gut. Die war aber von einem anderen Entwickler, kann das sein? Die war von einem Ami-Entwickler, genau. Mhm. Super Punch-Out selber hat also wirklich das Gegner, Design war fantastisch. Aber das könntest du jetzt eigentlich nie in der Form, also mich hat das auch schon gewundert, dass sie bei der Wii-Version da gar keine Abstriche gemacht haben. Wenn man es mal so ganz krass sagen will, ist es echt purer Rassismus, was die da abfeiern. Es hat Lokalkolorit. Nur weil es mit dem schwulen Franzosen anfängt. Dem schlägst du mal locker die Croissants aus der Mütze und der komische Hula-Hula-König was hat das mit Rassismus? Das ist einfach Fakten. Eben. Etienne Gardet mit Accent aigu, will ich nochmal sagen. Was hat das damit zu tun? Französische Vorfahren? Mm-mm. Aber es stimmt schon, es bedient natürlich sehr viele Klischees. Ich merke gerade, ohne Sound zu spielen ist relativ schwierig, weil man dann schlechter diese Kombos voraussehen kann, um mich jetzt irgendwie auszureden. Ein bisschen Sound kannst du reinmachen, das stört ja nicht die Aufnahme. Oh, ja, du scheidest schon am ersten Gegner, der sich nicht wehrt, oder was? Verliere. Das stimmt. Also ich halte das Mikrofon auch gerade in der Hand, mit dem ich auch noch den Controller halte. Ich hatte es ja schon mal ausgeführt, wahrscheinlich, ich habe heute, denke ich mal, die ganzen Tricks längst alle vergessen, aber ich konnte das komplette Spiel durchspielen, mit vielleicht nur eine Handvoll Hits dann abzubekommen, weil es ist ja alles so Taktik und auswendig lernen. Timings, ja. Eigentlich ist es kein richtiges Boxspiel. Es ist ein Reaktionstest. Ne? Und es ist dann die Taktik herauszufinden, wie du mit den ganzen Reaktionen dann vernünftig umgehst. Den Gabby J, den ersten Gegner, konnte ich in 4 oder 5 Sekunden dann weghauen, wenn du die richtige Taktik dann drauf hast. Konntest du eben dann richtig wegzimmern. Das konntest du mit den meisten dann später auch machen. Das hatte noch keinen Zwei-Spieler-Modus, oder? Ich glaube nämlich, das auf Wii dann schon später. Nee, auf Wii gab es später einen Zwei-Spieler-Modus mit so einem Splitscreen, wenn ich mich nicht irre. Dass du dann, weil du siehst ja dich als Boxer, als so eine Silhouette, eine durchsichtige. Du hast nicht mehr wie beim allerersten Punch-Out, da warst du ja eine Miniaturfigur. Ne? Und hast dadurch dann die Gegner gesehen, die einfach mal 7-mal größer waren als du. Hier hast du so eine durchsichtige Silhouette und das haben sie auch beim neuen Spiel dann so erhalten auf der Wii, dass du das mit dem Splitscreen auch noch gegenseitig spielen kannst. Ist das nicht auf dem NES das gewesen mit Beep. Stole My Bike? Ja, aber das ist, Marc, das haben sie aber nachträglich erst in die... Ja, ich weiß, aber ich muss mal an dieses Video denken. Der Doc Lewis. Ja, da hast du schon recht. Das ist das, was für die Meme dann später benutzt wurde. Ach, ich weiß schon genau. Das ist aber echt witzig, oder? Wenn du durchgespielt hast, ist ja der schwarze Coach mit dem Fahrrad. Ja, genau. Müsst ihr aber mal verlinken. Ja, du kannst hier übrigens von der Wii-Version gibt es ja noch eine Special-Fassung, die es nur für Nintendo Club irgendwie gegeben hat, Doc Lewis Boxing, wo du gegen den Trainer auf einer separaten Disc dann antreten kannst. Das konnten sich nur eine Handvoll Leute im Nintendo Shop bestellen. Und wenn du den verhauen hast, dann sind den Schokoriegel rausgefallen, ja, weil der hat ja immer seine Schokoriegel wollte er fressen. Und dann ist er so sauer geworden, dass er quasi so dich richtig vermöbelt hat, wenn du ihm seine Schokoriegel aus der Hand gehauen hast. Super Punch-Out, Sportspiele. Ich habe hier noch Rennspiele und Strategie. Real-Life-Version hast du die schon? Mir notiert. Rennspiele, Super Mario Kart hatten wir drüber gesprochen? Über Mario Kart? Weiß ich nicht genau. Wir haben zwischendurch. 10 Stunden-Version. Oh Gott. Wir haben zwischendurch ja schon mal ein bisschen was über Super Mario Kart reingeworfen. Ich glaube, ich hatte auch schon mal meine Geschichten dann damals dort erzählt mit dem Spiel. Ja, ich hatte auch mal ein Super Nintendo-Turnier im Kaufhaus gewonnen. Bei Super Mario Kart, aber ich habe lauter kleine Kinder damals abgezogen und ich war irgendwie so 17. Das ist schon sehr, sehr gut. Und was ich gewonnen habe, ich habe gehofft, dass ich vielleicht so ein Super Nintendo Spiel bekomme, vielleicht so ein Illusion of Time, was gerade damals rausgekommen ist. Ich habe eine Mario Plastikuhr bekommen. Geil. Die nach 2 Wochen hat aufgehört zu schlagen. Aber die habe ich zu Hause irgendwo noch. Vielleicht kann ich da nochmal ein Foto von nachreichen. Mario Kart, großartiges Spiel. Erstes Spin-off mit Mario. Richtig Kart Racing verglichen mit richtigen Autos und so weiter. Ey, großer Spaß, egal ob im Singleplayer, egal ob im Multiplayer, speziell im Multiplayer. Ich habe sogar noch Time Attack und Time Trial sehr gern damit gemacht. Es gab ja den großen Wettbewerb in der Videogames, dass du die erste Strecke unter einer Minute dann schaffst, ne? Die 5 Runden unter einer Minute. Das war die waren aber nur einfach, glaube ich, oder? Ja, die waren auch nur schaffbar in der japanischen Version, glaube ich, mit den 60 Hertz und in der Ami-Version irgendwie noch bedingt, aber mit der Euro-Version hat es nicht geklappt. Ach, Moment, stimmt, es waren noch 5 Runden, Entschuldigung. Es waren 5 Runden beim ersten und ich habe es irgendwie so 1 und 2 Hundertstel oder so geschafft, aber nie unter einer Minute. Ich habe Urzeiten wirklich mit diesem Spiel verbracht. Also ich habe ohne Ende gespielt, egal ob im Multiplayer oder Singleplayer. Fand ich auch spätere Teile nicht so gut wie das erste. Ja. So ein Spiel, was definitiv total unverwüstlich ist. Das kannst du heute noch reinmachen, das funktioniert super, ist technisch total sauber. Und wir hatten es jetzt im Vorfeld auch, habe ich das mit Marc mich schon mal drüber unterhalten vorhin, das war halt noch deutlich fairer als die späteren. Da konnte man sich wirklich mal eine Führung rausfahren. Es gab nicht diesen Gummibandeffekt, dass das ganze Fahrerfeld immer zusammenhängt, egal wie weit du nach vorne kommst. Es gab keinen blauen Panzer, der dich immer abschießt, wenn du vorne weg fährst und dadurch alles halt in Frage stellt, warum du überhaupt vorne auf dem ersten Platz fahren solltest, wenn du eh immer wieder eingeholt wirst durch unfaire Items. Also da kam es wirklich noch mehr auf Skill an und es hat einen super 2-Spieler-Modus gehabt. Leider noch keinen 4-Spieler, weil das wahrscheinlich technisch ein bisschen zu viel war für Super Nintendo. Aber tolles, tolles Spiel immer noch und ich glaube für mich fast auch das beste Mario Kart in allem seinem Purismus, halt ohne Online und was es später noch dann gab oder Motorräder oder was weiß ich auch. Es gibt keinen Mario Kart mehr, das sich so crispy angefühlt hat. Ich kann es auch gar nicht beschreiben, aber das hat sich so griffig und perfekt angefühlt. Du hattest wirklich das Gefühl, du weißt genau, wenn du die Taste drückst, wo landet der wie. Du konntest perfekt am Ende die Kurven schneiden und du konntest wirklich du konntest dir einen Punkt aussuchen an der Kurve, wo du wolltest, dass der entlang gleitet und es hat geklappt. Also ich hatte nie wieder ein Rennspiel oder irgendein ein Mario Kart Spiel, wo du wirklich das Gefühl so perfekt umgesetzt hattest, finde ich. Für ein Rennspiel, was du nicht analog steuerst, wie du gesagt hast, die Steuerung ist perfekt präzise und selbst solche Leute wie Donkey Kong oder wer war der andere? Cooper, glaube ich, der andere Bowser. Bowser, die dann richtig schwer eigentlich zu spielen waren. Wenn du mit denen dich einmal auseinandergesetzt hast, konntest du wirklich perfekt pixelgenau um die Kurven gleiten, damit du auch deine Zeiten oder die Gegner dort weghauen kannst. Und das hat auch kein anderes Spiel dann geschafft. Auf dem Super Nintendo selber gab es dann noch eine Handvoll Klone. Street Racer, kann ich mich noch erinnern, von Acclaim gewesen, oder? Das war so ein Ubisoft. War es von Ubisoft tatsächlich? Das war ein recht mäßiger Mario Kart-Klon. Großer Nachteil bei dem Spiel, das hatte keine Batterie gehabt. Na, du konntest also bei Street Racer weder deinen Fortschritt noch Zeiten noch sonst was irgendwie speichern. Und das finde ich ist für mich immer so ein Totschlagsargument bei einem Rennspiel. Das gleiche wie so bei einem Virtual Racing auf dem Mega Drive. Da kannst du auch 1000 Sachen freispielen, hast das Mega Drive ausgemacht. Toll. Alles weg. Danke sehr. Es war nicht so toll gewesen. Du hast erwähnt, Biker Mice from Mars. Ja, aber da habe ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich habe es nie gespielt. Das hieß aber, ja, das ist voll cool. Das ist quasi wie so ein Rock'n'Roll Racing mit verrückten Biker-Mäusen. Es war nie so gut wie Rock'n'Roll Racing. Ich war auch kein Fan davon, aber ich habe irgendwie mal gelesen in einem der Magazine damals, ja, ist auch voll geil. Und es war okay, wenn ich mich richtig entsinne. Also ich habe es damals gespielt. Es hatte ja die Lizenz gehabt und Konami hat, glaube ich, auch dran gesessen. Also, und die haben ja damals wirklich nicht viel schlechte Spiele dann gemacht. Es war durchaus nett gewesen, aber bei weitem nicht an so einem Spielspaß von einem RC Pro-Am auf dem NES oder von einem Rock'n'Roll Racing, was ja der inoffizielle Nachfolger von Interplay dann gewesen ist, mit dem großen Verkaufsmerkmal, dass du Rockmusik aus dem Super Nintendo Soundchip perfekt nachgemacht hast. Und da wurde ja auch alles lizenziert von Smoke on the Water zu hier Iron Man und was auch immer dort dann an Rockklassikern sich ausgesucht werden konnte. Was denn? Nix, ich weiß nicht. Marc, hast du vorhin geschaut? Ich freue mich total wegen Rock'n'Roll Racing, weil ich durch Rock'n'Roll... Das war seit die Musik seiner Jugend damals. Ja, nicht nur das, sondern ich habe durch Rock'n'Roll Racing auch damals einen Sega Game Gear mit TV-Tuner gewonnen. Ja, du, hast aber du deinen kompletten Hausstand nur gewonnen durch irgendwelche Wettbewerbe? Habt ihr alle Gewinngeschichten erzählt, dann erzähle ich meine auch noch. Ich habe im Mediamarkt damals einen Ridge Racer Revolution Contest gewonnen, wo alle mit Neckon gespielt haben und ich war echt einer der besten Neckon Ridge Racer Spieler in ganz Deutschland und habe dann dafür eine Playstation bekommen. Dieses Negicon meinst du? Ich wollte gerade sagen, Neckon. Für uns hieß das immer Neckon damals und nicht Negicon, weil das total behindert ist. Es heißt ja auch Neckermann und nicht Negikermann. Danke, Gregor. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es war ein toller Controller und ich habe eine Playstation gewonnen. Vielen Dank. Jetzt darfst du weiter erzählen. World Racing, weil wir gerade dabei waren, das Spiel habe ich damals bei Games, wie heißt es? Ich gucke mal nach, Games World gespielt. Wenn jemand das noch kennt. Willst du mich verarschen? Du hast bei Games World? Ja, das, wenn Pepper hier wäre, dann würde er mich auch bestimmt wieder die ganze Zeit dran anstacheln. Du warst doch nicht echt bei Games World, doch. Bei Robby Rob? Ja, und das war damals hier in Hamburg, hing ich mit ein paar Freunden öfter mal bei so einem Videospielladen rum. Und der Typ, der den geleitet hat oder der den besessen hat, der hat einen Anruf gekriegt von der Fernsehproduktion, dass die halt Leute brauchen, Kinder, Jugendliche, die irgendwie für die Sendung einspringen wollen, als Leute, die da mitmachen. Und es gab zwei Leute, die dann halt praktisch da beim Spiel dabei waren und ein Telefonmitspieler gab es bei einigen Folgen auch dabei. Und ich war dann halt Telefonmitspieler und du musst über die Tastatur, musst in die Spiele spielen. Erste Spiel war Sonic. Okay. Da muss man diesen Hügel runterfahren auf dem Snowboard. Mhm. Das zweite Spiel weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das dritte war auf jeden Fall Rock'n'Roll Racing. Ich habe es halt den Typen, der im Studio saß, mit der Telefontastatur geschlagen, weil die hatten von extern keinen, der anrufen kann. Und deswegen musste ich oben in der Redaktion sozusagen sitzen, im Büro, und musste von da aus so tun, als ob ich anrufe und über die Telefontastatur spielen. Und da habe ich dann den Game Gear gewonnen dafür. Das ist ja fantastisch. Aber die Typen, Alter. Ey, was ist das für. Ach, das waren unmögliche Leute. Ey. Kein Wunder, dass dann später mal hier Norman Adelhütte hat ja dann diese Gerichtsshows gemacht und Robby Robb ist, glaube ich. Was macht der ja? Ich habe Robby Robb hat bei gute Zeiten, schlechte Zeiten gespielt, glaube ich, nachher. Und irgendwo fährt er jetzt besoffen in S-Bahnen rum und lädt die Videos bei YouTube hoch, habe ich zuletzt mal gesehen. Der Robby Robb. Er tritt auch noch auf als Robby Robb? Wahrscheinlich. Oder er hat so ein Pappschild dann auf der Straße, ich springe auch für Geld. Aber überlegt so, wenn stell dir vor, damals sitzt so Simon und Budi so in 10 Jahren und die machen dann beide Gerichtsshows, Budi Salesch oder so irgendwas. Wie schlimm das ist. Nee, Budi würde neu Jürgen Fliege, glaube ich, irgendwann. Oh ja, ne? Lass uns mal drüber reden. Sollen wir eine kurze Pause machen? Pause? Kannst du nicht mehr lesen auf deinem Laptop? Nee, ich muss rauchen. Wir machen kurz eine Pause, um Gesundheitsstangen zu kauen. So, und da nach dieser kleinen Pause der Podcast tatsächlich noch ein bisschen länger weitergegangen ist, also um mehrere Stündchen länger und auch noch andere Redaktionsmitglieder damit einbezogen wurden, machen wir an dieser Stelle einmal Schluss und es wird noch einen dritten Teil geben, der mindestens genau nochmal so umfangreich sein wird. Bevor jetzt noch zum Abschluss ein kleines Medley folgt, sage ich im Namen von Ede, Marc und Fabian Tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.

Thank you. Thank you.